Thomas Patzlaffs Schicksalsschlag war ein Knastaufenthalt wegen Betrugs. Dann noch ein kurzer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Freundlich schwatzend serviert er Schweinebraten mit Kartoffeln, Rotkohl und brauner Soße. Es ist 11:30 Uhr vormittags. Draußen spaziert eine Familie mit ihrem Terrier durch die Sonne. Drinnen hängen Fleischgeruch und Tabakqualm schwer im Raum. Patzlaff tut großzügig auf, da sagt man nicht nein und lässt sich vom starken schwarzen Kaffee nachschenken. Später noch dreierlei Kuchen. Alle 2 Wochen lädt Patzlaff zum Treffen ein. Neben mir sind 3 weitere Gäste gekommen. Die gepflegte grauhaarige Frau, der lachende Mann mit Spiegelglatze, der schweigende Junge. Der Junge verdient seinen Lebensunterhalt als Industriekletterer, die anderen arbeiten nicht. Warum auch, geht doch so, sagt Patzlaff, und der Mann mit Spiegelglatze lacht herzlich. So weit, so gewöhnlich für die Szene. Ungewöhnlich an Patzlaff ist hingegen, dass er der Systempresse freizügig Interviews gewährt. Ein paar Fernsehteams haben schon mit ihm gesprochen, das ZDF war da, die Taz hat ihn porträtiert. Bekloppt, harmlos und ein wenig bemitleidenswert. So kommt er in den diversen Beiträgen am ehesten rüber, wenn er darüber spricht, wie er mit der übrigen Reichsszene gebrochen hat, die sei ihm zu aggressiv, und sich dann als Opfer des verhassten und verleugneten deutschen Staates stilisiert. Die Schulden, die Arbeitslosigkeit. Aber wenn Reichsbürger eine Sache können, das habe ich schon gelernt, dann eben sich in Opferpose zu werfen. Außerdem gibt es da eine Sache, über die er öffentlich kein Wort verliert. Die Esoterik. Ich war schon oft tot, habe die materielle Ebene verlassen, ich kenne die Struktur des Universums, sagt Patzlaff. Der Mann mit Spiegelglatze nickt. Er hat auch schon mehrere Reinkarnationen hinter sich. Der Junge bricht sein Schweigen. Wenn er die Augen zusammenkneift, sieht er zwischen den Wimpern die Weltenergie tanzen. Und wer wart ihr so in euren früheren Leben? Ich war Thomas Jefferson, der 3. Präsident der USA, verkündet Patzlaff, der die anderen nur selten zu Wort kommen lässt. Wow, ich lache, aber das nimmt mir keiner krumm. Patera ist ja erst vor kurzem aufgewacht und kommt eher aus der politischen Richtung, dem muss man das alles noch erklären. Aber sag mal, Thomas Jefferson, der hat doch damals Sklaven besessen, oder? Hat er nicht sogar eine Sklavin geschwängert? Patzlaff gabelt in seinem Schweinebraten herum. Ich hab nichts gegen Sklaverei. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich sag das mit einer gewissen Ironie, aber die Menschen wollen versklavt sein. Die können mit Freiheit nicht umgehen. Merkst du ja auch heute, die wollen nicht aufwachen. Und der Jefferson hat die Sklaven ja gut behandelt. Meinst du das immer noch ironisch? Thomas funkelt mich mit seinen schwarzen Augen an und steckt sich eine Kartoffel in den Mund. Nicht alle Menschen sind für Freiheit gemacht. Darüber hält er dann ein kurzes Impulsreferat, in dem er auch klarstellt, dass sie alle keine Rassisten sein könnten. Der lachende Mann sei ja der wiedergeborene Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Und er selber, Patzlaff, sehe das alles gelassener, von einer höheren, ewigen Ebene. Er sei mittlerweile auch in diesem Körper eine unsterbliche Entität. Nicht, dass er Angst vom Sterben hätte, das habe er oft genug getan, aber Patzlaff hat fürs Erste einfach Lust, Patzlaff zu bleiben. Das Königreich Deutschland sei als esoterische Polizsekte etwas Besonderes in der Reichsbürgerszene, heißt es in den meisten Artikeln und behördlichen Einschätzungen. Meine Treffen und Kontakte lassen etwas anderes vermuten. Ein erheblicher Teil meiner Reisebekanntschaften fanden über die Esoterik zu den Reichsbürgern oder über die Reichsbürgerei zur Esoterik. So war es ja auch beim wütenden Witwer. Erst ist da das Interesse für alternative Medizin, Homöopathie und glitzernde Steinchen, dann die Frage, wer einem diese wunderbaren Heilmethoden vorenthalten will. Eine beachtliche und verstaubte Sammlung alter esoterischer Fachzeitschriften stapelt sich unter Patzlaffs Beistelltisch. Besonders zu schätzen scheint er die monatlich erscheinende Raum und Zeit, 9,50 €, Auflage 30.000 Stück. Während Patzlaff den Kuchen aus der Küche holt, schlage ich eine Ausgabe auf. Lese über Tom Cruise, außerirdische und Rückenheilmethoden, überfliege noch eine Anzeige für Time-Waver-Maschinen mit Lichtquanteneffekten, dann schlage ich die Zeitschrift wieder zu. Verschwörungstheorien und Esoterik bieten gleichermaßen Sinnstiftung, versprechen Heilung und Macht. Schon oft wurde Tobias Patera in lange Diskussionen über feinstoffliche Lichtwesen, Numerologie und Meditation gezogen. Besonders gefiel mir ein schwerst besoffener Ufologe, der wusste, dass die Juden alle Außerirdische seien, Saturnisten vom Gasplaneten Saturn, dass sie deswegen Gas im Kopf hätten, echt Gas und deswegen auch die KZs, verstehste? Gas, verstehste? Verstehste? Und Paslav spricht. Von Zeichen um uns herum, sieht sie an Häuserwänden, erkennt sie in Filmen, hört sie im Radio. Alles geheime Nachrichten, Symbole, Klangwellen, um uns zu programmieren. Achte mal auf die Schmetterlinge in den Musikvideos. Die stehen für satanische Transformation. So kontrollieren uns die Eliten. Das ist die subliminale Transformation des Bewussten. Ach, was ist das für eine traurige Welt, in der herumfliegende Farbkleckse mit langen Insektenrösselchen nicht schön sein dürfen. Nicht einfach harmlose Tierchen, sondern Zeichen des Teufels. Der Mann mit der Spiegelglatze lacht jetzt auch ein bisschen und Paslav ist sauer. Nicht nur, dass ich widerspreche, ich störe die natürliche Struktur der kleinen Gruppe. Patera selbst stellt hier eine Autorität dar. Der schweigende Junge nickt, wann immer ich etwas sage, nicht weil Patera klug wäre oder lustig oder irgendwas, aber er spricht in ganzen Sätzen und gibt an, ein Macher der Szene zu sein. Das schindet Eindruck, auch wenn es bislang keine einzige Folge von Pateras Sendung gab und niemals eine geben wird. Man merkt, du hast keine Ahnung, brummelt Paslav und sagt etwas Verschwurbeltes über die Funktionsweisen von satanischer Programmierung. Seine Gäste folgen ihm aufmerksam und ich widerspreche nicht mehr. Am Anfang hätte sie den Thomas anstrengend gefunden, erklärt mir später die gepflegte Frau mit den grauen Haaren. Er habe nicht nur viel geredet, sondern sei auch so herrisch gewesen. Kopfschmerzen habe sie nach den Treffen gehabt. Aber sie hat das durchgestanden, ist immer wieder gekommen und dann habe sie angefangen zu verstehen. Jetzt erträgt sie es kaum, die 2 Wochen bis zum nächsten Treffen abzuwarten. Nach ein paar Tagen bekomme sie körperliche Entzugserscheinungen. Auch ich bekomme das Bedürfnis, Paslavs Selbstverwaltung ein weiteres Mal zu besuchen. Paslav hatte in den vergangenen 14 Jahren mit so ziemlich der gesamten Reichsbürgerszene irgendwann Kontakt. Damit prahlt er, also bitte ich ihn, mir von der Geschichte der Bewegung zu erzählen. Ich bringe auch den Kuchen mit. Er sieht müde aus, blass. Das Gesicht zerknautschte als beim letzten Mal, hing wieder bis spät in der Nacht vom Rechner. Gibt immer viel zu tun, sagt er. Den ganzen Nachmittag sitze ich auf der VIP-Couch und stelle ihm Fragen. Das Ergebnis ist enttäuschend. Die Geschichten über all seine Weggefährten sind wenig mehr als elaborierte Beschimpfungen. Alle sind sie Idioten, gekauft, korrumpiert, Spione oder einfach Arschlöcher. Über den mittlerweile verstorbenen Wolfgang Ebel etwa, den Bahnbeamten, der in den 80ern die erste kommissarische Reichsregierung überhaupt gegründet hatte, lässt Paslav sich so richtig aus. Für die Öffentlichkeit der Bewegung mag er wichtig gewesen sein, aber seine Regierung sei von Saboteuren infiltriert gewesen und Ebel womöglich selbst ein Special Agent der Alliierten. Dann trinkt Paslav seinen Kaffee in einem Zug aus. So ist das eben bei den meisten Verschwörungstheoretikern. Jeder vermutet, dass der andere ein potenzieller Verräter, Überläufer oder Agent sein könnte, wenn er ihm widerspricht. Und da sich die meisten Akteure, wie ja auch Paslav selbst, für die größten Rechtsgelehrten des nicht existenten Landes halten, widersprechen sie einander ziemlich oft. Ich frage mich, ob diese Dynamik vielleicht ganz allgemein auf alle Revolutionäre zutrifft. Völlig bescheuert. Paslav pumpt sich frischen Kaffee aus einer gigantischen Thermoskanne in seine schwarz-rot-goldene Tasse. Die Reichsleute können keinen Furz lassen, wenn sie kein Gesetz haben. Das zeigt ihren Sklavenstatus. Nein, er sieht keine Hoffnung mehr für die Bewegung. Mit diesen Sklavenmenschen will er auch keine Revolution machen. Auch über das Fürstentum Germania hat er nicht viel Gutes zu sagen. 2009 war das gewesen, als eine Gruppe Reichsbürger das Schloss Krampfer in der brandenburgischen Prignitz kauften. Es war das erste Mal, dass Reichsbürger ihre eigene souveräne Mikronation ausriefen, die Blaupause für das Königreich Deutschland. Paslav war mit dabei, saß im Volksrat des Fürstentums und ließ sich zum Ritter schlagen. Er pickt sich die Tabakbrösel von der Zunge und erinnert sich an das riesige, feuchte und schwer baufällige Gemäuer, die ewig kaputte Elektronik, die morschen Rohre und das Abwasser, das meterhoch im Keller stand. Gelebt hätten da nur die alternativen Öko-Freaks, die mit einem Schlafsack zufrieden sind und sich auf der Wiese das Frühstück gezupft haben, sagt Paslav. König Peter Fitzek, fällt mir da ein, lebte ja auch nie in seinem Königreich. Früher hatte er eine Wohnung in Wittenberg, dann eine Zelle in der JVA Halle. Einer der Initiatoren des Fürstentums Germania war Jo Konrad. Mit der Lusche, sagt Patzlaff, hat er sich auch richtig verkracht. Konrad ist heute einer der erfolgreicheren deutschen Verschwörungstheoretiker, Betreiber der Seite Bewusst-TV und Autor allerhand rechtsesoterischer Bücher. Patzlaff scheint ein wenig eifersüchtig. Vielleicht hätte aus dem Fürstentum was werden können, glaubt er. Da sei hinterm Schloss dieser hochenergetische Baum gestanden, eine Kastanie oder eine Buche oder so, und der habe Lebensenergie ausgestrahlt, wie ein Atommeiler. Und ein Rehabilitationszentrum für missbrauchte Kinder wollten sie dort einrichten. Dem zweiten Initiator des Fürstentums, dem mittlerweile untergetauchten Jesse Marson, lag das sehr am Herzen. Marson erzählte immer gerne davon, wie er als Kind auf einer US-Militärbasis von BRD-Politikern vergewaltigt und später rituell von Satanisten geschändet wurde. Ein paar Jahre später wurde Marson wegen Besitzes von Kinderpornografie und Volksverhetzung verurteilt. Ach ja. Patzlaff hatte jedenfalls durchaus Hoffnung für das kleine, souveräne Fürstentum. Die Bürgermeisterin des Ortes habe sie damals unterstützt und mehrere Unternehmer wären an einer Zusammenarbeit interessiert gewesen. Aber dann hätten Konrad und Marson ihren Mund nicht halten können. Beim großen Sommerfest quatschten die beiden Gründerväter freiweg mit der Presse, auch über die Tabuthemen. Das war's dann. Sie alle waren auf einen Schlag als rechte Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt, die Bürgermeisterin stellte sich gegen das Projekt und ein paar Monate später war's vorbei. Welches Tabuthema? Frage ich und kenne doch die Antwort. Naja, Auschwitz, ist ja klar. Judenverfolgung ist Tabuthema Nummer 1. Ihn wollten die blöden Journalisten auch austricksen, aber Patzlaff redet über das Thema nicht. Aus Prinzip nicht. Für Tobias Patera macht er eine Ausnahme. Der harmlose Herr Patzlaff, der Holocaust und warum Morden okay ist. Hat der Holocaust stattgefunden? Der unsterbliche Thomas Patzlaff will nur von Glauben sprechen, weil Wissen ist ja unter Strafe gestellt. Ich habe ja keine Lust auf 12 Jahre Zwangskur, aber alle Beweise sprechen dagegen. Holocaustleugnung ist ein grassierendes Problem in der lichtdurchfluteten Welt der Esoterik. Denn wenn das Weltgeschehen karmisch vorherbestimmt sein soll, dann muss alles Sinn machen. Gerecht sein. Gut sein. Auch die industrielle Ermordung von 6 Millionen Menschen. Einige Esoteriker glauben das auch tatsächlich. Natürlich war das damals gerecht, sagt mir später auf einer Friedensdemo eine dünne Frau mit fransigen Haaren und wehenden Klamotten. Ich weiß das, ich war damals dabei, ich war ein kleines Mädchen und wurde vergast, aber das war in Ordnung. Das sei nur die gerechte Strafe für ihre Leben zuvor gewesen. Andere Esoteriker machen sich dagegen das Leben leichter und die Shoah in ihren Köpfen ungeschehen. Bei Patzlaff ist das Ganze noch ein wenig idiotischer. Er unterteilt das Judentum in Jiden, Juden, Zionisten und Leviten. Diese Bezeichnungen beschreiben mehr oder minder den Grad der Bösartigkeit und ich frage mich, wo Patzlaff mich auf dieser Skala verorten würde. Jedenfalls stecken die Leviten gemeinsam mit den Jesuiten hinter allen Verschwörungen auf der Welt. Die Zionisten, die eigentlich alle Asiaten sind, stecken hinterm Zweiten Weltkrieg und was Jiden sein sollen, habe ich schlichtweg nicht begriffen. Ist auch egal. Es sind wirre Idiotien, die Patzlaff die Vorstellung erlauben, dass sein Volk unschuldig, rein und gerecht sei. Thomas, gibt es irgendwelche Gewissheiten in deinem Leben, an denen du zweifelst? Die womöglich falsch sind? Nein, diese Option gibt es für Patzlaff nicht. Patzlaffs Gewissheiten sind gewiss. Später, als ich mir die Aufzeichnung noch einmal anhöre, werde ich mich sehr über diesen Moment wundern. Denn plötzlich ist da ein lautes und feuchtes und gieriges Geräusch zu hören. Es ist ein obszön lautes Schmatzen und Schnaufen. Da frisst jemand in Windeseile und offensichtlich mit offenem Mund. Patzlaff spricht gerade davon, wie Adolf den Krieg vermeiden wollte. Und ich, dem Geräusch nachzuurteilen, muss mir mindestens ein Stück Schwarzwälder Kirsch komplett ins Gesicht gestopft haben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß schon, es ist total populär, wenn Juden meiner Generation Witze über den Holocaust machen. Darüber, wie sie selber vor 70 Jahren ein Lampenschirm oder ein semitisches Stück Seife geworden wären und wie albern und verklemmt sich die Deutschen mit dem Thema anstellen. Und dann wird von allen ein fieses Lachen gelacht und ein Nazi-Enkel, der Kulturredakteur bei einem hippen Online-Format ist, schreibt was von erfrischend schwarzem Humor. Mit Verlaub, fickt euch. Ich find's immer noch nicht lustig. Ich habe Schnappatmung bei dem Thema. Ich bin dünnhäutig. Mir wird zum Heulen zumute. Und wenn ein zerknautschter Thomas Patzlaff mit Kippe im Maul mir erklärt, dass es in den KZs logistisch gar nicht möglich gewesen wäre, die alle zu verheizen, dann fallen mir keine Witze ein. Soll er doch den ganzen Schwachsinn glauben über magische Monsterjuden und levitische Geheimlogen, mich meinetwegen für einen Vampir halten? Das mag vielleicht gefährlich sein, aber es sind nur böse Märchen. Das ist mir allerhöchstens unangenehm. Aber das hier, das tut weh. Und zum ersten Mal in meinem Leben debattiere ich mit einem Holo-Leugner. Ich schlage mich nicht gut. Ich bin aufgeregt. Ab und zu verspreche ich mich, sage Shoah, nicht Holocaust. Ich beiß mir das erste Mal auf die Zunge, aber die Zunge kümmert das nicht. Patera funktioniert grad nicht. Mumpe, dat Janze ist Propaganda, von Hacke bis Nacke, sagt Patzlaff, der merkt, dass was nicht stimmt und zusehends mehr und mehr berlinert. Was meinst du, das Ganze? Na, allet, die ganze Geschichte stimmt nicht. Hast du mal einen KZ-Überlebenden getroffen? Nö. Aber er kennt da ganz tolle Holocaust-Experten. Habe da ein sehr gutes YouTube-Video gesehen. 3,5 Stunden dauert das, aber es lohne sich. Eine Stampede tollwütiger Nashörner zerfetzt den Berliner Wedding. Eigentlich debattiere ich nicht wirklich. Ich stelle Fragen und lasse Patzlaff dann absurde Sachen sagen. Skinheads sind Schauspieler von den Amis und Nazi steht für Nationalzionist. Nationalsozialist müsste ja Naso heißen. Und dann biete ich Patzlaff einen Ausweg an. Könnte es nicht sein, dass er Opfer einer Verschwörung geworden sei? Einer Verschwörung von irgendwelchen Nazis, die wirre Esoteriker wie ihn dazu brächten, ihre braunen, rassistischen und sackgefährlichen Ideen wiederzugeben, ohne es zu merken. Wäre es möglich, dass er Nazi-Propaganda aufgesessen sei? Nazi-Propaganda, zu der das Faseln von einem reinen Deutschland und der Holocaust-Lüge einfach dazugehöre? Patzlaff erstarrt. Du wiederholst Nazi-Dreck, sage ich. Und Patzlaff? Du hast deine Position verraten. Du sitzt auf Schwarz-Weiß-Denke. Und du stellst dich auf die Jute-Seite und sagst, alles andere ist Dreck. Coole Nummer. Wo ist deine differenzierte Betrachtung? Es ist immens schwierig, eine Debatte gegen eine intelligente Person zu gewinnen. Gegen eine Dumme ist es so gut wie unmöglich. Differenziert betrachten bedeutet bei ihm nur, dass die Nazis, pardon, die Nasos, eben nicht die Bösen seien. Die Schlafschafe und Sklavenmenschen würden da auf die Geschichtsschreibung der Zionisten oder Leviten oder wen auch immer reinfallen. Also sind die Juden doch die Bösen, frag ich. Das müsste ich differenziert betrachten, aber ich krieg ja keinen von denen an die Leine. Interessieren würde mich das schon, hier mal ein Rothschild auf der Couch sitzen zu haben. Einen von denen, die in den oberen Teilen der Pyramide sitzen. Es ist zum Verzweifeln. Ermüdend. Bringt nichts. Thomas, ich glaube, ich muss los. Vielen Dank für deine Zeit. Patzlaff schert das nicht. Er redet weiter, er dreht Zigaretten. Der Tabak bröselt mehr auf den Boden als aufs Papier, will offensichtlich nicht, dass ich schon gehe. Er zählt irgendwas. Ich höre nur halb zu, stell auch keine Fragen mehr. Ein neuer Gedanke formt sich in seinem Kopf. Es gibt in der Unsterblichkeit kein Gut und Böse. Es ist völlig legitim, jemanden umzuknallen oder ermordet zu werden. Wir sind unsterblich. Aus der Position der Göttlichkeit, findet Patzlaff, sei Mord völlig okay. Legitimiert er jetzt ein Verbrechen, an dessen Existenz er nicht glaubt? Nur für die Sklaven gelte sowas wie das Rechtssystem, sagt er. Er stehe da drüber. Will er mir drohen? Droht er mir? Will er irgendwen umbringen? Der zerknautschte Mann mit den schwarzen Augen wirkt nervös, schüttet noch eine Tasse Kaffee in sich hinein. Thomas, vielen Dank. Ich sollte gehen. Kannst du das nachvollziehen? Wenigstens ein bisschen. Ich glaube, ich weiß, wo du herkommst. Er würde sich viel mit dieser Frage herumschlagen, sagt Patzlaff. besonders wenn er alleine ist. Warum tue ich mir das an? Warum bin ich ethisch und lasse jemand anderes unethisch gegen mich vorgehen und sonst tue ich nichts? Obwohl das ja nichts schaden würde, holt er sich halt einen anderen Körper. Na und? Machen doch alle. Regelmäßig. Alles klar. Will Thomas Patzlaff mir was antun? Irgendwem? Mir fallen ein paar Geschichten ein. Im Januar 2016 foltert ein Reichsbürger seine Frau zu Tode. Er hielt sie für eine BND-Agentin. Oder im Dezember desselben Jahres ersticht ein junger Mann seine beiden Nachbarinnen, ein lesbisches Paar, mit einem Küchenmesser. Die Ermittler können kein Motiv feststellen, nur dass der Mörder sich mit Reichsbürgerideologie beschäftigt hat. Solche Fälle gelten in der Regel nicht als politisch motiviert. Die Taten gelten als häusliche Gewalt oder werden als pathologisch klassifiziert. Dann ist da auch Usama, der sudanesische Straßenprediger, der vor der zionistischen Weltregierung warnt und in diesem Buch nicht vorkommt, weil er zunächst ein schwerkranker Mann ist, dann ganz lange nichts und dann erst irgendwann Judenhasser und Reichsideologe. Aber Usama traf sich mit Patera in einem Neuköllner McDonald's und beichtete, wie er vor Jahren seine Freundin im Streit erschlug. Er hielt sie für eine Jüdin. Seitdem sind alle Juden hinter ihm her, sagt er, denn die wissen, was er getan hat und lassen ihn nicht mehr in Ruhe. Ist Thomas Patzlaff gefährlich? Wer weiß. Ich glaube nicht. Ich habe keine Angst. Wirklich nicht. Ich stehe trotzdem auf. Ich schalte das Aufnahmegerät aus. Patzlaff scheint durch den Wind zu sein. Beim Aufstehen haut er seine riesige Thermoskanne mit dem starken Kaffee um. Wir schauen beide stumm auf sie herunter. Sie läuft nicht aus, sie liegt nur da, zwischen uns beiden. Zwischen dem Antisemiten, der Mord in Ordnung findet, und mir, dem Juden. Ich geh dann mal. Im Hauseingang nochmal Patzlaff. Du weißt ja, ich war 19 Jahre in Einzelhaft. Aufgeregt, laut, die schmalen schwarzen Augen noch schmaler und schwärzer als sonst. Er versucht, sich wieder in Opferposition zu bringen. Er hatte schon vorher darüber gesprochen, wie seine Mutter, die er ausschließlich Mutter nennt, ihn nie rausließ. Keine Freundin, keine Freunde, nichts dürfte er damals haben, jetzt fängt er wieder davon an. Hat er Angst, dass ich ihn verpfeife? Erst drohen, jetzt betteln? Ich habe die Nase voll und Patera hat auch keine Lust mehr. Patera umarmt den nervösen Mann mit dem zerknautschten Gesicht. Alles Gute, Thomas. Pass auf dich auf. Thomas Patzlaff, der Mann, der amerikanischer Präsident war und niemals sterben wird, sieht furchtbar müde aus. Tobias Patera, der aufstrebende Reporter der alternativen Medienszene, muss sich in Zukunft mehr Mühe geben. Dickhäutiger sein, lauter. Aber zumindest steht das nächste Ziel fest. Nachdem doch recht deutlich geworden ist, dass Esoterik eine ziemlich fiese Geschichte sein kann, beschließe ich, einem Tipp von Johannes und von Patzlaff zu folgen und Ernst Köving zu treffen. Wenn schon faschistische Esoteriker, dann richtig. Ernie und die Esofaschisten. Der bösartige Opa. Eine Landstraße führt nach Seedorf, zum Gasthof Rose, Gemeinde Dunningen, tief im Süden Baden-Württembergs, wo die Welt aus Fachwerk, Feldern und Windrädern besteht. Traktoren rattern keuchend vorbei und ziehen wolkenleichten Düngergeruchs hinter sich her. Hier sitzt ein bösartiger Opa auf einem Rollator. Die Trainingshose ist über den Bauch gezogen, der Rücken gekrümmt, glattes, feminines Altmännergesicht, erinnert an den alten Ernst Jünger, das mag aber auch am Kontext liegen. Der böse Opa sitzt, hüstelt und assoziiert frei. Er beginnt, so wie man es bei einem alten Mann mit Rollator auch erwartet, mit einem Bericht über seinen dürftigen Gesundheitszustand und die akuten Gebrechlichkeiten. 15 Kilo habe er verloren, Nierenvergiftung, seit Tagen nicht richtig geschlafen. Geräusche aufrichtigen Mitleids füllen die Stube und Steffi, zu meiner Linken, schlägt teilnahmsvoll die Hände zusammen. Aber der bösartige Opa will kein Mitleid. Der bösartige Opa ist der Honigmann, eine feste Größe in der alternativen Medienszene. Der Honigmann sagt, heißt sein Blog, denn der Honigmann hat viel zu sagen. Ernst Köving heißt er wirklich, aber ich darf ihn nach ein paar Telefonaten Ernie nennen. Ernie, Der böseste Opa, den man sich vorstellen kann. Die Trainingshose überm Bauch, gekrümmt auf dem Rollator, sitzt im vollbesetzten Veranstaltungsraum des Gasthauses Rose und obwohl er krank, vergiftet und ausgetrocknet ist, teilt er mit uns jetzt sein Wissen über Neger, Juden, Frauen und Schwuchteln. Von einem summenden Beamer wird die Zeichnung einer lachenden Biene mit schwarzer Knubbelnase an die Wand geworfen. Wir, seine Anhänger, die 70 Euro Energieausgleich gezahlt haben, um ihn und die von ihm geladenen Experten sprechen zu hören, wir sitzen dicht an langen Holztischen und lauschen. Denn Ernie weiß ja alles und das, was er nicht weiß, das weiß niemand und er immer noch am besten. Das Wissen der Welt unterteilt er in drei Kategorien. Das weiß man nicht, das ist ganz sicher und das ist absolut unbestritten. So ist es etwa absolut unbestritten, dass bald die große Katastrophe eintreten wird. Eine große, notwendige Säuberung, die alles minderwertige Leben auslöschen wird. Wann genau es soweit ist, das weiß man nicht. Aber wir werden uns darauf vorbereiten müssen. Und der Russe wird uns nach der Katastrophe beim großen Reinemachen helfen. Das ist ganz sicher. Ernie fummelt an seinem Headset-Mikrofon rum. Wenn der Russe kommt, dann rennen die Maximalpigmentierten. Die versammelte Gesellschaft schaut den bösen Opa auf dem Rollator mit einer Mischung aus Ehrerbietung und Vertrautheit an. Man mag ihn, den Ernie, der aus Friesland den langen Weg in den tiefen Süden angetreten ist, selbstlos, obwohl so krank, nur um die Wahrheit zu verkünden. Alle 2-3 Wochen macht er das an einem anderen Ort, organisiert ein Honigmann-Treffen oder fährt zu einer vergleichbaren Veranstaltung. Steffi, regelrecht gerührt, sagt, dass es doch ein Wunder sei, dass der kranke Honigmann noch so wunderschön reden könne. Sie sieht ihn zum ersten Mal, wie die meisten hier. Man kommt aus der Gegend, Dunningen, Tuttlingen, Willingen-Schwenningen oder Haigerloch. Ernie hat es schon überall hingeschafft, erzählt er uns. Einige wissen's ja, ich bin zur See gefahren. Ich habe diese Länder alle selbst gesehen. Libanon, Amerika, Südafrika. Die Abenteuergeschichte, die er zum Besten gibt, dreht sich um die Afrikaner, die er durchgängig Halbaffen nennt, die man wie Tiere behandeln müsse, die einen IQ wie Schweine hätten. Er spricht diese Worte überlegt, kühl, norddeutsch. Er weiß, was er sagt. Er meint, was er sagt. Und er meint auch seinen nächsten Satz. Jagen muss man die, denn sonst jagen sie dich. Das sagt er in Minute 6 seiner Ansprache, für die mindestens eine Stunde angesetzt ist. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir notieren soll. Es gibt Worte, die will man nicht niederschreiben. Meine unmittelbaren Tischgenossen sind die teilnahmsvolle Steffi, mittelblond, mittelgroß, mittelschlank, mittelsympathisch, Sekretärin mittleren Alters in einem mittelständischen Betrieb und zur anderen Seite Nico, ein verzottelter Handwerker, Anfang 30, der Berufsunfähigkeitsrente bezieht und in seinem Keller Konservenbüchsen und Schusswaffen für den kommenden nuklearen Holocaust hortet. Der Zottelschrat Nico fällt ein wenig aus der übrigen Gesellschaft. Die allermeisten hier sehen so verflucht, verdammt, verstörend normal aus. Alltagsmenschen, Ökobauern, blumengemusterte Frauen, dunkelbraune Sackos, eine Handvoll alkoholverzerrte Arbeitslose, ein pickliger Teenager, 2 Kleinkinder, ein Baby von wenigen Monaten. Wer sind diese Reichsbürger? Wer seid ihr bloß? Ernie nimmt jetzt so richtig Tempo auf. Innerhalb der nächsten halben Stunde erklärt er die Protokolle der Weisen von Zion, den Klassiker der antisemitischen Hetzpropaganda, zu einem absolut unbestritten authentischen Dokument, die jüdischen Geld- und Werteverteiler der NWO zu unmenschlichen Mistviechern und den Genderwahn zur größten akuten Gefahr in Deutschland. Wissendes Kopfnicken überall. Das ist bekannt, das versteht sich von selbst. Dann überlegt Ernie, ob die Erde womöglich eine Scheibe sein könnte und die da oben uns auch diese Wahrheit vorenthalten wollen. Ich werde lockerer. Wie gefährlich können diese Gestalten sein, wenn sie so etwas glauben? Ich klammere mich an diesen Gedanken und gleich lässt es sich viel leichter atmen. Das sind nur ein paar Dorftrottel, die glauben, auf einer flachen Erde zu leben, von der sie jederzeit runterfallen könnten. Das mag ich am Honigmann, sagt Steffi. Er schließt keine Hypothese völlig aus, auch wenn sie unwahrscheinlich erscheint. Scheiß Steffi. Diese durchschnittliche Person aus der Mitte der Gesellschaft, mittleren Einkommens, mittleren Intellekts. Was um alles in der Welt tut sie hier? Eine nette Oma mit Dutt und Apfelbäckchen schaufelt sich Würfelzucker in ihre Kaffeetasse und lächelt mich an. Wenn man Ernie Glauben schenkt, muss man den Eindruck bekommen, dass es sehr schlecht um Deutschland bestellt ist. Wenn man es nicht tut und sich nur diese Veranstaltung anschaut, kommt man zum selben Ergebnis. Ernie spricht nebenbei ausschließlich von der BRID, der Bundesrepublik in Deutschland. Dass der Staat nicht existiert, ist hier allen klar. Das und der Hass auf alles Nicht-Weiße und Nicht-Heterosexuelle sind die beiden Grundüberzeugungen. Fragen dürfen nun gestellt werden. Und die meisten beginnen mit den Sätzen »Ich habe gelesen« oder »Ich habe da ein PDF«. PDFs scheinen eine ganz besonders vertrauenswürdige Quelle, verständlich, denn immerhin sind PDFs Dateiformate für den Adobe Reader und das ist ja eine unbestritten prima Software. Und so fragt man, ob die Nazis wirklich Reichsflugscheiben gebaut haben, ob sämtliche Regierungschefs wirklich in der Arktis ihre Befehle abholen, ob Bonn wirklich die geheime Pseudo-Hauptstadt dieses Pseudostaates sei. »Das weiß man nicht«, sagt Ernie. »Das ist ganz sicher«, sagt Ernie. »Das ist absolut unbestritten«, sagt Ernie. Die Umvolkung. Die Gläser und Tassen heben und senken sich in einer minimalistischen Choreografie und Ernie setzt ein letztes Mal groß an. Mit aller Härte und Konsequenz müsse man gegen die scheinbaren Flüchtlinge und Halbaffen vorgehen, von denen mehr in Deutschland seien, als wir uns vorstellen könnten. Die NWO werde immer größere Horden nach Deutschland schleusen und so die Deutschen nach und nach ersetzen. Mit vergewaltigenden Migranten und ultimativ einer neuen, leicht zu regierenden Mischmaschrasse. Der Plan habe bereits begonnen, die große Umvolkung sei im Gange. Nico zu meiner Rechten schaut und horcht gebannt hin. Nur seine Finger spielen mit dem Bierdeckel, während Steffi die Luft scharf zwischen ihren Zähnen einzieht, als verlese ihr ein Arzt gerade eine ganz grauenvolle Diagnose. Es ist nicht das erste Mal, dass ich von dieser Verschwörungstheorie höre. An allen möglichen Stammtischen war vom großen Austausch und der Umvolkung die Rede. Aber bislang schenkte ich dieser Wahnvorstellung wenig Beachtung. Sie ging etwas unter zwischen all den anderen, den Giftwolken, Logen und Echsenmenschen. Aber an diesem 12. August 2017, als Ernie Köving davor warnt, die Deutschen würden von Asylanten und braunen Einheitsmenschen ersetzt werden, da schüttelt es mich durch. 6.800 Kilometer von uns entfernt marschieren am selben Tag hunderte brüllende Männer durch die Straßen der kleinen Universitätsstadt Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Die Männer sind wütend. Sie tragen Fackeln. Sie sind Anhänger der Alt-Right, Neonazis und Mitglieder des Ku Klux Klan. Unter dem Motto »Vereint die Rechte« skandieren sie »Heil Trump« und »Blood and Soil«, also »Blut und Boden« und dann »You will not replace us. Jews will not replace us.« »Ihr werdet uns nicht ersetzen. Juden werden uns nicht ersetzen.« »Warum sollten wir?« Als ich auf der ewig langen Autofahrt nach Seedorf-Dunningen im Radio von diesen brüllenden und marschierenden Männern höre, begreife ich nicht, was sie damit meinen. Erst der bösartige, alte Ernie Köving erklärt es mir. Dieser Verschwörungsmythos ist ein internationaler. Als Urheber wird zumeist der französische Autor Renaud Camus genannt. Seit 2010 schreibt und spricht er über Le Grand Remplacement. Und wie ich zu Beginn bereits erwähnt habe, hat diese Verschwörungstheorie eine beachtliche Karriere hingelegt. In Frankreich ist sie nicht nur beim rechtsradikalen Front National, sondern auch bei den Republikanern salonfähig geworden. In Deutschland hat sie sich in die rechte und neurechte Szene reingefräst, vom Neonazi über Pegida bis zum besorgten Bürger. Sie ist regelmäßig bei diversen AfD-Politikern zu vernehmen und der deutsch-türkische Katzenkrimi-Autor Akif Pirinci leistete mit seinem Buch Umvolkung, wie die Deutschen still und leise ausgetauscht werden, seinen Beitrag. Mit dem Hashtag Umvolkung twitterte auch eine aufgewachte und kurz darauf ehemalige CDU-Abgeordnete. Dass Umvolkung ein Begriff der Nazis ist, ist den deutschen Vertretern der Theorie durchaus bewusst. Die Verschwörer seien eben die Neuen, die eigentlichen Nazis. Ernie wirkt nach einer Stunde der Hassregurgitation erschöpft und schrumpft auf seinem Rollator ein wenig zusammen. »Ich bin stur, ich werde überleben«, sagt er und fordert uns auf, durchzuhalten. »Bald komme der große Knall, sehr bald. Der Knall ist gut. Es muss aussortiert werden. So kann es ja nicht mehr weitergehen.« Applaus. Steffi fiebt erleichtert und sogar das Baby gibt ein zufriedenes Glucksen von sich. Einige Stunden später, am Nachmittag des 12. August, rast in Charlottesville ein Auto in eine Menschenmenge der antirassistischen Gegendemonstration. 19 Menschen werden verletzt, viele schwer. Die 32-jährige Anwaltsgehilfin und Aktivistin Heather Heyer wird getötet. Am Steuer des Wagens sitzt ein 20-jähriger Junge, einer der wütenden Männer, ein bekennender Bewunderer Adolf Hitlers. Donald Trump verurteilt Hass und Gewalt von beiden Seiten. Ziegenhoden und russische Weltraummedizin. Der Übergang von hasserfüllter Menschenverachtung zur Werbeveranstaltung ist nahtlos. Eben noch rief Ernie zur Jagd auf Afrikaner auf, jetzt knöpft sich ein fettleibiger Mann aus seinem Hemd heraus, wälzt sich stöhnend auf eine Liege und lässt sich von Herrn Greiner, dem Chiropraktiker mit den gesegneten Händen, seine Rückenwirbel und Chakren wieder einrenken. Applaus. Nun schwenkt Frau Görkner aus München eine Apparatur irgendwo zwischen Fernbedienung, Vibrator und Folterwerkzeug herum. Eines der vielen Qualitätsprodukte der Firma EMG Vitalität. Energiemedizin aus der russischen Weltraumforschung, verkündet sie und erläutert deren wundersame Heilkräfte auf Schwingungsbasis. Auf Schwingungsbasis? Frag ich Steffi. Wir Menschen müssen im Einklang mit uns selber sein. Einklang bedeutet ein Klang, denn alles ist in Schwingung. Und sie schenkt mir ein feines Lächeln. Du musst dich nur öffnen. Die Esoterikbranche in Deutschland hat einen jährlichen Umsatz von 15 bis 20 Milliarden Euro. So ganz genau lässt sich das nicht einschätzen. Es gibt wenig verlässliche Zahlen, so wie in der Esoterik insgesamt wenig verlässlich ist. Die von Frau Görkner beworbenen Nahrungsergänzungsmittel, Schwingungsbrillen und Resonanzapplikatoren werden im Nebenzimmer zum Kauf angeboten. Hier geht es dank des günstigen Rubelkurses schon bei 99 Euro mit dem Diadens Cardio Blutdruckregulierer los, weiter über das PCM6 Selbstdiagnosegerät für 449 Euro bis hin zur Vertebra Amethyst Rücken Zaubermatte für lässige 1890 Euro. Natürlich will die Welt betrogen sein. Im Shampoo sind Aminopeptide, sagt die Werbung. In der Schminke tummeln sich Mikrobioten. Im Schokoriegel steckt das Beste aus einem Liter Milch und im Saft ist Spinat. Darum ist der Detox. Allerdings kosten diese Produkte nicht 449 Euro. Und diese Produkte muss ich auch nicht unbedingt erwerben, um mich vor Weltverschwörung und Weltuntergang zu schützen. Glauben Sie nicht den Ärzten, warnt Frau Görkner und bringt nun das schönste Wortspiel der gesamten Verschwörungstheoretiker-Szene. All die Kardiologen und Urologen und Onkologen, alles was auf Logen endet, da ist ja auch das Wort Logen drin. Ich klatsche, ehrlich begeistert. Steffi sagt, dass sie so einen Blutdruckregulierer besitzt. Wenn der Tag X da ist, dann müssen wir uns und unseren Familien selbst helfen können, sagt sie. Sie nennt mir ein paar YouTube-Kanäle, auf denen ich mich informieren kann. Ziemlich genau 99 Jahre zuvor begann der amerikanische Quacksalber John Romulus Brinkley seine wunderliche Karriere. Brinkley machte sich einen Namen mit seiner speziellen Heilmethode für Impotenz. Er implantierte seinen schlaffen Patienten Ziegenhoden. Die Nachfrage war immens. Bald erklärte der Scharlatan die Hodenimplantation zum Allheilmittel für sämtliche Gebrechen, die man so erleiden kann. Aber der enorme Erfolg von Brinkleys Methode lag weder an dessen Charme noch an der Operation selbst, die in erster Linie bloß zu fiesen Infektionen oder zum Tod führte. Brinkley war schlicht der erste Wunderheiler, der die Möglichkeiten der neuen Medien für sich entdeckte. 1924 startete er seinen eigenen Radiosender, auf dem er unablässig für seine Ziegenhoden und Heiltinkturen warb. Reden konnte er, die Leute hörten gerne zu. Zunächst sprach er alleine stundenlang und mit sanfter Stimme auf seine Hörer ein, bald gab seine Frau astrologische Ratschläge, dann waren Country-Musiker auf Brinkleys Sender zu hören. Brinkley war ein Pionier. Pseudowissenschaft und Esoterik sind Heilsversprechen und Entertainment, Politik und einfache Antworten in schwierigen Zeiten. Vor allem ist es aber ein Geschäft. Ich kann hier nicht die Namen der YouTube-Kanäle alle auflisten, es sind zu viele. Im Nebenzimmer des Gasthofs Rose wird eingekauft, als gäbe es kein Morgen mehr. Logisch, viele der Käufer glauben ja in der Tat, dass es keinen Morgen geben wird. Und nichts ist umsonst, nicht mal das Ende der Welt. Die Leute sitzen dann stolz vor ihren frisch erworbenen Päckchen mit Diadens-Massage-Elektronen für 189 Euro, Magnetfeldgeneratoren für 298 Euro und Shungit-Heilsteinen ab 39,90 Euro. Und sie blättern in ihren neuen Büchern mit Titeln wie Germaniens reine Seele, Drehbuch für den Dritten Weltkrieg und Kriegswaffe Planet Erde. Als John R. Brinkley 1933 auf dem Zenit seines Erfolgs nach Deutschland reiste, war er vom jungen Nationalsozialismus begeistert. Besonders angetan war er von der ästhetischen Präsentation, der Wertschätzung von Autorität und dem Führer selbst. Auch Brinkley zog es in die Politik. Ein paar Jahre zuvor hatte er es beinahe zum Gouverneur von Kansas gebracht. Aus Deutschland zurück ließ Brinkley sein Swimmingpool mit kleinen Hakenkreuzkacheln verzieren. Steffi bietet mir ein Bio-Honig-Lutschbonbon an. Auch das verkauft der Ernie hinten im Shop. Braune Esoterik und ernste Herren. Es treten eine Reihe sehr ernster Herren auf. Jeder Herr seine eigene Marke. Wer nichts zu verkaufen hat, verkauft sich selbst. Die Herren haben bleiche Gesichter und stechende Augen. Sie sprechen nacheinander über Spirituelles und Okkultes und Verborgenes. All das, was die NWO uns vorenthält. Da ist ein Herr Schall, der über Bioenergie und Blut spricht. Ein Herr Willi, der uns über die heilsame Wirkung germanischer Runen unterrichtet. Herr Schulz belegt, dass sich das biblische Paradies in Mecklenburg befindet. Es hört nicht auf. Es sind viele der sehr ernsten Herren gekommen. Selbst die ernsten Herren, deren Thema sich nicht unmittelbar mit dem arischen Wesen oder der eliminatorischen Gefahr durch NWO, Ausländer oder Feministinnen beschäftigt, nehmen Bezug auf Ernies braune Hassfantasie. Die ist die Grundlage. Und der angekündigte Tag X wird kommen, da das BRD-Lügenkonstrukt fallen wird. Nun wollen sie mit ihren jeweiligen Spezialwissen die Zuhörerschaft darauf vorbereiten. Das ist ganz altes Wissen, sagt Steffi, als ich sie frage, ob sie das wirklich alles glaubt. Natürlich müsse das nicht alles stimmen, aber etwas sei da schon dran. Und der zottelige Nico nickt seinen zotteligen Kopf. Sehr altes, wahres Wissen und nagelneue technische Erkenntnisse. Sicher, es klingt mittelalterlich. Und das Mythische und Okkulte erlebt immer dann eine kleine Blüte, wenn ein neuer Modernisierungsschub die Welt erschüttert. Etwa die geografischen Entdeckungen und die neuen Forschungsmethoden im 15. Jahrhundert oder die Aufklärung im 18. Jahrhundert. Wann immer sich die Welt schneller dreht, komplexer wird, gibt es auch eine Sehnsucht nach ewigen und einfachen Wahrheiten, Licht gegen Finsternis. Eine Möglichkeit, die Welt zu verstehen, eine Versicherung, dass wir die Guten sind. Aber das, was wir hier zu hören bekommen, ist alles andere als alt. Es war Madame Helena Petrovna Blavatsky, die den modernen Okkultismus begründete. Sie verband den herumwabernden Geisterglauben der Zeit mit Mythologie aus aller Welt und Dämonologie, verknetete das mit Versatzstücken des Hinduismus und gründete 1875 in New York ihre Theosophische Gesellschaft. Es dauerte nicht lange, bis moderne Rassentheorie in ihren Kopf Einzug hielt. Und schon bald fantasierte Madame von einer überlegenen, arischen Rasse aus einem sagenumwobenen Norden. Die Leute fantasierten gerne mit. Besonders taten das zwei Männer. Der Deutsche Jörg Lanz von Liebenfels und der Österreicher Guido von List. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg gaben sie Madames Rassisten-Esoterik einen völkischen Anstrich und artikulierten ihre jeweils eigenen Wunschvorstellungen. Diese weißblonden Visionen der Ariosophen, der Bewahrer der arischen Weisheit, drehten sich um reinrassige Dorfgemeinschaften, reinblütige Ehen und den richtigen Umgang mit den niederen Rassen. Bei Lanz und Liebenfels hieß das Verbannung, Sterilisierung oder Vernichtung. Sie beschworen den Kampf von Licht gegen Finsternis und die Finsternis war die Weltverschwörung der Juden, Freimaurer und, je nachdem, wen von beiden sie fragen, Sozialisten oder Kapitalisten. Ich muss nicht erwähnen, dass diese Ideen in den folgenden Jahren ganz gut ankamen, auch bei einem jungen Adolf Hitler, der Lanz Zeitschrift regelmäßig gelesen und den Ariosophen in seiner Wiener Redaktion besucht haben soll. Hitler brach irgendwann mit der Esoterik. Schon in »Mein Kampf« äußerte er sich spöttisch über die Okkultisten. 1938 erteilt er dann eine scharfe Absage an kultische Verirrungen. Denn der Nationalsozialismus sei eine kühle Wirklichkeitslehre schärfster wissenschaftlicher Erkenntnisse. Mystisches und Okkultes dürfe da keinesfalls geduldet werden. Die rechtsgerichtete, geradarmige Swastika, das Hakenkreuz, behielt er dann aber doch. Und den Fiebertraum einer auserwählten arischen Rasse, der die Welt zu Füßen liegen soll. Ernie sitzt während der Vorträge neben mir am Kassentisch und schläft. Hatte er nicht anfangs gesagt, dass er seit Tagen oder Wochen nicht mehr schlafen kann, sich nachts ruhelos im Bett wälzt und an die Verschwulung und Degeneration seiner blonden Hetenheimat denkt? Er atmet tief und gleichmäßig, leise schnarchend, das Kinn auf der Brust, die Schultern runtergesackt, als würde sich der Rumpf zusammenfalten. Vielleicht gibt es für einen Ernie keinen Unterschied zwischen Schlafen und Wachen. Er hat seine Albträume in die Stube dieses Gasthauses gehetzt und in die Köpfe seiner Jünger. Ernie ist berühmt dafür, auch Selbstverschwörungstheorien zu erfinden. Etwa, dass syrische Flüchtlinge eigentlich IS-Kämpfer sind, die in unterirdischen Tunneln nur auf den Befehl der NWO warten, die deutschen Männer abzuschlachten und die Frauen zu versklaven. Bald muss er mal wieder ins Gefängnis. Volksverhetzung. Ernies Atem setzt eine Sekunde lang aus, dann schnarcht er laut auf, wimmert und schläft weiter. Jagd auf einen Vampirjäger. Sechs Männer stehen vor der Gaststätte und erzählen sich schmutzige Witze. Ich stelle mich dazu, jetzt sind wir sieben. Die Witze werden laut, aber in diesem konspirativ rauen, nur für echte Männerton vorgetragen. Die Männerwitze handeln von Männern, die ihre Pimmel in Melkmaschinen, Tiere oder Töchter reinstecken. Die Witze sind alt, aber ihre Pointen schlagen ein wie Artilleriegranaten. Gar nicht, der Biobauer darf nicht spritzen. Volltreffer, vereinzeltes Lachen. Das war nicht meine Alte, das war die Ziege. Der Karlauer zerschellt in einer vulkanischen Explosion der guten Laune. Ein fetter Mann krümmt sich und hat noch einen in petto. Das war die Melkmaschine, die lässt unter 20 Liter nicht los. Heulendes Gelächter. Rau und guttural und tief aus dem Hodensack. Puh, was haben wir gelacht. Kurze Feuerpause, verschnaufen. Inspiriert vom Ziegenfickerwitz ergreift ein Mann mit einem gesellschaftskritischen Kommentar das Wort. Die Deutschen sind jetzt wirklich so krank hier, mit Ehe für alle. Schräge Sache, oder? Bald kannst du wirklich alles heiraten. Auf diesen Mann habe ich es abgesehen. Das ist Rainer Feistle, Reichsbürger, Ufologe, B-Prominenter der Szene. Sein mächtiger, aschgrauer Fukuhila ist Hisola, dass er ihm über die Schultern reicht. Auch Feistle soll noch einen Vortrag halten. Wie immer will er über die Aldebaraner sprechen. Das sind arisch-blonde Außerirdische, freundliche Gesellen und intergalaktische Vorfahren der Germanen. Feistle würde mich nicht interessieren, wenn er nur zu den Aliens Kontakt hätte. Aber Feistle ist auch ein guter Freund und Kollaborateur von Jan-Udo Holey. Jan-Udo Holey war es, der in den 90er Jahren den ganzen braun-esoterischen Mist der Ariosophen, mit dem NWO-Verschwörungsglauben aus dem angelsächsischen Raum vermischte und in Deutschland wieder popularisierte. Sein Buch »Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert« wurde 1993 veröffentlicht und entwickelte sich rasch zum Bestseller. Bis zu seiner Indizierung, 3 Jahre später, verkaufte es sich über 100.000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt lässt es sich immer noch als PDF herunterladen. Holey lebt zurückgezogen in Mittelfranken, betreibt einen Verlag und eine Fake-News-Seite, schreibt und publiziert weiterhin Bücher und, wen wundert's, klärt eifrig über die Nichtexistenz der sogenannten BRD auf. Holey veröffentlicht seine Bücher als Jan van Helsing, benannt nach Bram Stokers berühmten Vampirjäger. Er will die Blutsauger hinter den Kulissen jagen, die Illuminaten, Freimaurer, Juden. Tobias Patera, ebenfalls nach literarischer Vorlage benannt, würde nun gern auf Van Helsing Jagd machen, denn der hat sich mittlerweile komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Also lache ich so gut es geht über die Witze, die dem Fukuhila-Ufologen Feißle zur gleichgeschlechtlichen Ehe einfallen. Feistle und sein Kumpan stehen die meiste Zeit auf der Terrasse des Gasthofs, rauchen, lassen die Traktoren vorbeikeuchen und schimpfen auf den aktuellen Redner. Da kann ich gut mitmachen. Wer sich lange genug in der Szene aufhält, wird versuchen, mit seinem Wahn einen Lebensunterhalt zu verdienen. Wer seinen Lebensunterhalt mit Wahn verdient, wird versuchen, zu wachsen. Die ernsten Herren sind erbitterte Konkurrenten und zugleich aufeinander angewiesen, laden einander zu den esoterischen, verschwörerischen und verschwörungstheoretischen Veranstaltungen. Es geht um Macht. Es geht um Rudelstruktur und Nahrungskette, um Autorität. Auch Patera hat Autorität. Ich erfinde einen anonymen Mäzen für Pateras Internetprojekt und so wie Feistle seinen Kumpan hat, hat Patera den verzottelten Nico. Der steht unruhig neben mir und bittet in regelmäßigen Abständen um Filterzigaretten. Wir stehen auf der Terrasse, rauchen und schimpfen auf den sehr ernsten Herrn Müller, der drinnen einen hypnotischen Singsang über kosmische Verbundenheit und göttliche Kräfte vorträgt. Feißle akzeptiert mich, schätzt Pateras Pläne. Interview macht er gerne mit mir. Und Jan-Udo Holey? Klar, sei er im Kontakt, sagt Feißle. Klar, könne er Kontakt herstellen, sagt Feißle. Aber nicht jetzt, lass da später drüber sprechen, sagt Feißle. Später. An der Bar sitzen Feißle mit seinem Kumpan, Ernie mit offenem Mund, ein paar Speichellecker scharwenzeln herum. Kein Platz mehr an der Theke, zumindest rückt keiner für mich zur Seite. Feißle könnte rutschen, tut er nicht. Er sitzt bei Ernie, da will er mich doch nicht im Weg haben, Rudelstruktur, Nahrungskette. Ich quetsche mich an die äußerste Ecke. Noch 5 Bier werden bestellt. Der Feißle-Kumpan will einen Aperol Spritz, erzählt von seinem Vortrag über UFOs. War ein guter Vortrag, meint Feißle, und informiert Ernie über seine jüngste UFO-Sichtung. Hat er öfters in letzter Zeit, aber diesmal war es ein dickes Ding. Ein Riesenteil war das, 2000 Menschen auf dem Festival, aber das Ding ist plötzlich genau über mir. Riesending, das war so eine Zigarre. In Ernies Mund ein Zigarillo, im Himmel eine Zigarre, Feißle zündet sich eine Zigarette an und streicht sich durch den mächtigen Fukuhila. Die Männer bechern wie bescheuert. Ernie ist schon ziemlich durch oder hat gerade einen Hirnschlag. Die Herren hauen sich auf die Schultern, die Speichellecker hauen einen Spruch nach dem anderen raus. Aperol Spritz, haha, was ihr da wieder sauft. Marianne, mach uns doch allen nochmal eine Williamsbirne. Mach 2 draus, haha. Ernie, Prost! Ernie schweigt. Das Zigarillo hängt von seiner Unterlippe, gehalten nur vom Speichel und glimmt vor sich hin. Ernie, hier, Prost! Ernie grunzt. Ja, ja, Prost. Jawohl, Ernie, runter damit! Die Ohren glühen, die Augen sind wässrig. Birnenstücke aus der Dose schwimmen im Schnaps und werden mit bunten Plastikgäbelchen herausgestochert. Der hintere Teil der Kneipe ist gut gefüllt. Bierkrüge schlagen dumpf aneinander, Biergelalle und aggressive Kumpelhaftigkeit. Die Demarkationslinie zwischen saufender Dorfbevölkerung und saufenden Reichsdeutschen ist verschwunden. Ein dicker Mann in Schürze klopft Ernie auf den gebogenen Rücken. Vom Skattisch wabern Blondinenwitze zu uns herüber. Feißle warnt Ernie vor einem, den man in Zukunft nicht mehr als Redner einladen sollte. Bei meiner letzten politischen Veranstaltung, da redet der dann über Holocaust. Auf der Bühne, vor allen, dieser Idiot. Kumpan, vor allen? Feißle, ins Mikrofon. Kumpan Nummer 2, was für ein Vollidiot. Ernie, Was? Feistle. Kann er ja sagen, aber das machst du nicht bei mir auf der Bühne. Arschloch. Braucht nur einer mit dem Handy aufnehmen und ich bin am Arsch. Kumpan. Scheiße. Feistle. Machst du uns noch zwei Willis? Ernie. Mein Vater ist auch in Auschwitz umgekommen. Besoffen vom Wachturm gefallen. Ich lach mich tot. Kumpan lacht. Ernie. Ist doch zum Kotzen, was mit diesem Land passiert. Feistle. Zum Kotzen. Ein Kellner. Nur Neger. Ernie, der Honigmann, fällt nicht vornüber um. Er atmet, hustet und hasst weiter. Noch ein Bierchen? Noch ein Aperol. Ernie, willst du ein Aperol? Ernie? Mach noch mal eine Runde Willis, gib auf 20 raus. Prost. Ernie, Prost. Ernie starrt vor sich hin. Ernie? Ernie? Jo, Prost. Das brennt gut. Und Feißle schüttet sich seinen x-ten Obstler samt Birnenstückchen in die Kehle, gibt genüssliche Geräusche des Wohlgefallens von sich und grient. Das sind die besten Treffen, an der Tür und an der Theke, bei der Kippe und Schnaps, oder Ernie? Da kommen einem die so richtig guten Gedanken. Ich liebe diese Gespräche. Ich trinke meinen Obstler und verabschiede mich für den Abend. Feißle wird mich nicht mehr mit dem Vampirjäger Jan-Udo Hohlei zusammenbringen. Feißle säuft zu viel. Taucht am nächsten Morgen einfach nicht auf, verpasst seinen eigenen Vortrag. Wenn ich mir Rainer Feistle und Ernie Köving so ansehe, dann muss ich Jan-Udo Hohlei auch gar nicht treffen. Ich glaube, ich weiß genug. Der serbische Nazi. Noch vor dem Mittagessen verabschiede ich mich. Steffi empfiehlt mir noch kolloidales Silber als Ersatz für Antibiotika und Nico begleitet mich auf eine letzte Zigarette vor die Tür. Raucherlunge sei eine Erfindung der Zionisten und Tabakkonsum völlig ungefährlich, hat mir vorhin irgendwer erzählt. Nico scheint der Abschied von mir schwer zu fallen. Er hat nicht viele Freunde, sagt er, und man könne ja niemandem sagen, was man denkt, sonst heißt es ja gleich, man sei rechts oder ein Nazi. Aber Nico, du bist doch ein Nazi. Nein, bin ich nicht. Ich kann es nicht mehr hören. Diese astralleibigen Esofaschisten und finsterbraunen Okkultisten, die keine Nazis sein wollen. Am Abend zuvor hatte mir Nico noch erklärt, dass er nach dem großen Knall auch im Wald überleben könnte, Zitat, wenn mich nicht eine Horde Bären oder Neger erwischen. Natürlich bist du einer, Nico. Steh doch einfach dazu. Du magst doch keine Ausländer, oder? Ja, schon. Eben. Ist doch völlig in Ordnung. Du findest, dass jeder in seinem Land bleiben soll. Und findest du Juden super? Nee, das nicht. Also, dann bist du halt ein Nazi. Was ist dein Problem? Wieso traust du dich nicht, das zu sagen? Steh doch zu dem, was du bist. Ja, vielleicht. Nico ist verlegen, streicht sich immer wieder durch den wuscheligen Bart. Nein, Nico, sag das jetzt. Ja, richtig. Nein, sag jetzt, ich bin ein Nazi. Dann sagt er es. Und lächelt stolz. Ich fühle mich schlecht, aber Patera ist noch nicht fertig. Fragt den Haringmann, wo er herkommt. Nein, Nico, ich meine, wo kommst du eigentlich her? Das bin nicht ich, das ist jetzt wirklich Tobias Patera, der da spricht. Nico hat mir bereits erzählt, dass seine Eltern als Gastarbeiter aus Serbien gekommen sind. Nun schaut er mich an wie ein geschlagener Hund. Ich glaube, die deutsche und die serbische Seele sind sich sehr ähnlich. Das mag sein, aber bist du Deutscher? Er gräbt sich die Finger ins struwwelige Haar, als würde er etwas suchen, eine Öffnung im Schädel vielleicht, um sich die Antworten direkt aus dem Hirn rauszureißen. Also, wo gehörst du hin? Ja, ich hab ja auch vor, nach Serbien zurückzugehen. Wann denn? Ja, bald. Und dann verabschiedet sich Tobias Patera von dem serbischen Nazi. Er klopft ihm auf die Schulter oder macht irgendwas Vergleichbares. Dann verlasse ich diesen grässlichen Ort. Am nächsten Tag äußert sich Donald Trump ein weiteres Mal zu den Vorfällen in Charlottesville. Nicht alle Demonstranten seien Nazis gewesen, sagt der amerikanische Präsident. You also had some very fine people on both sides. Das Königreich und die Zukunft. Die Liegenschaft. Die Autofenster des tuberkulös hustenden Mercedes sind heruntergekurbelt. Und ein warmer Sommerwind lässt die langen Mähnen der Reichsbürger Jugend wehen. Die Bubblegum-Hymne Sugar Sugar plärrt aus dem CD-Player und Rio singt mit Honey, honey, you are my candy girl. Dann kann er den Text nicht weiter, aber er pfeift und trommelt den Takt auf seinem nackten Bauch. Mich überkommen angenehme Hippie-Gefühle mit einem schaurigen Schuss Charles-Manson-Romantik. Honey, oh Sugar, Sugar, stimmen alle mit ein und ich halte meinen Kopf aus dem Fenster, in den Fahrtwind, bis meine Augen tränen. Rio schreibt gerade ein Selbsthilfebuch. Gesundheit, Spiritualität, Ernährung. In seinem Werk geht es um alles und noch mehr. Rio hat ja auch viel mitgemacht. Bereits eine üble Depression besiegt, indem er jetzt nur noch Chiasamen anstelle von Mandelmus zu sich nimmt. Ich bin mir nicht sicher, weshalb ich immer wieder ins Königreich zurückkehre. Pateras Kontakte reichen schon in weit finsterere Kreise hinein. Braunere Kreise, bewaffnetere Kreise, geschlossenere Kreise. Und das Königreich selbst besteht seit der Räumung des Krankenhauses nur mehr aus 2 Dutzend Menschen in einer ehemaligen DDR-Konservendosenfabrik. Das ist die sogenannte Liegenschaft. Eine Betonlandschaft mit schmutzig-gelben Gebäuden, keine 4 Kilometer vom alten Staatsgebiet entfernt, hinter stillgelegten Bahngleisen und einem Metalltor. In der Mitte die unheimliche Lagerhalle mit befremdlich rülpsenden Installationsrohren und über ihr ein paar Zimmer, in denen die Untertanen zu zweit, zu dritt, zu viert schlafen. »Das ist das Beste, was uns passieren konnte«, sagt der Freiherr Benjamin, als er mich dort begrüßt. »Wir sind uns alle so viel näher gekommen.« Ein Mädchen, das vor ihrer Migration ins Reich eine Berliner Schauspielschule besuchte, umarmt mich ungelenk. »So viele Menschen wie du, auf die wir uns verlassen können. Es passiert wirklich alles aus einem Grund.« Gudrun bringt selbstgebackenen Erdbeerkuchen und ihr Töchterchen umklammert ein Karton Schoko-Cornflakes, als hänge ihr Leben davon ab. Ich werde rührenderweise im Gästezimmer untergebracht, muss es mit niemandem teilen. Anfangs halte ich mich noch für den Sterbebegleiter einer untergehenden Sekte. Auch die Liegenschaft wurde nicht abbezahlt und obwohl die Unterstützer des Königreichs fleißig spenden, sieht es dunkel aus. Trotzdem will das Königreich einfach nicht sterben. Wir haben 2 Wochen, alles Hab und Gut vom Krankenhausgelände zu räumen. Was wir nicht rausbekommen, wird verschrottet. Klobige Hotelschränke, metallene Arbeitstische, Bettgestelle, aber hunderte Stühle und Sessel und die alte IKEA-Küche des Königs. Alles soll rausgeschleppt werden, eingelagert oder verkauft. Peters IKEA-Küche wird natürlich aufbewahrt. Es ist heiß. Knochenarbeit. Angestellte der Wittenberger Gemüse GmbH beobachten uns mit strengem Blick. Gelegentlich stehle ich mich in die ehemaligen Büroräume und durchforste alte Aktenordner. Ich weiß nicht, wonach ich suche. »Du hast Stockholm-Syndrom«, sagt mir meine gute Freundin, der ich erzähle, dass ich den Untertanen beim Umziehen helfe. Sie lacht mich ein wenig aus. »Das ist wichtige investigative Arbeit«, sage ich. Während der Mittagspause an der alten Feuerstelle erscheint der verhasste Herr Dr. Rehan, der ehemalige SPD-Landwirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt und jetzige Projektleiter der ebenso verhassten Wittenberger Gemüse GmbH. Sein Name wird von den Untertanen nur in leise fauchender Verachtung rausgewirkt. Aber nun steht er da, gewichtig mit einem Schriftstück wedelnd, und bittet den Vizekönig Martin zu sich. Alles hört auf zu essen, die Hälse werden gereckt, Ohren gespitzt, aber die beiden stehen außer Hörweite. Martin wirkt nervös. Dann kommt Rehan zu uns. »Na, Pause ist dann aber langsam mal vorbei, oder? An die Arbeit!« »Was für ein arrogantes Systemarschloch«, denke ich mir. »Wie redet der mit uns?« »Komm, wir gehen«, flüstert ein Untertan. »Ich hau dem sonst eine rein.« Und wir machen uns wieder an die Arbeit. Ja, ich bin auf der Seite der Untertanen. Irgendwer muss denen doch helfen, oder? Das sind Menschen, die auf einen Karate-Lehrer mit Hermelinmantel aus Polyester hereingefallen sind und jetzt in einer alten Fabrik für Fleischkonserven wohnen. Die brauchen dringend Hilfe. »Na, Elrond, du brauchst jetzt ein neues Revier«, sagt der ehemalige Architekt zu seinem Hund. Der letzte beladene LKW des Tages ist abgefahren und wir stehen in Melancholie und Abendsonne vor der Klinik. »Ein Schloss brauchst du, oder? Bist doch der König Elrond. Ich werde uns ein Schloss finden, mit Zinnen und Türmen und ganz dicken Mauern.« Dann gibt der dürre Lebenskünstler Patrick, den ich sehr gerne habe, einen entsetzlich lauten Furz von sich und wir lachen. Später zeigt mir Patrick den Chembuster, einen klassischen Orgonitsockel mit Kupferrohren und Bergkristallen, mit dem man Wolken und Chemtrails aus dem Himmel wegbekommt. Mit anderen Worten, irgendein Klotz, aus dem ein paar Stangen ragen. Über uns 2 Kondensstreifen am Horizont. Patrick wirkt besorgt. Die Chemtrails kreuzen sich. Das ist gar nicht gut. Die Stimme des Königs. Mit rasselnden Fußfesseln und schelem Siegerlächeln schlurft König Peter Fitzek in den Saal. Er zwinkert ins Publikum und grüßt beiläufig die Richterin, als habe man sich bloß auf ein Bier verabredet. Der König steht vor Gericht, ist in einem Nebenverfahren in Berufung gegangen. Der Gerichtssaal darf nur mit gültigem Pass oder Personalausweis betreten werden, viele Untertanen können also nicht mitkommen. Ich glaube, so kommt mir die Ehre zuteil, gemeinsam mit Gudrun das Verfahren fürs Königreich zu protokollieren. Peters Mischung aus rotzigem Rumgeprolle und narzisstischer Megalomanie steht ihm gut. Während er das Landgericht Dessau-Roßlau als Bühne für sein Ego missbraucht und im staatstragenden Ton über die Legalität seines Reiches spricht, verstehe ich, wie es der Mann mit dem albernen Zopf zum Sektenführer gebracht hat. Seine Grandezza steht gegen die erbärmliche Alltäglichkeit des Prozesses, Verstöße gegen das Versicherungsaufsichtsgesetz, mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Während Staatsanwaltschaft und Richterin damit beschäftigt sind, die königlichen Handlungen in Betrug und Inkompetenz zu unterteilen und die Untertanen und ich heimlich Bonbons essen, versucht Fitzek, sich selbst als politischen Häftling darzustellen und erzählt von seiner basisdemokratischen Räterepublik mit Wahlmonarchie. Aus Dankbarkeit für meine Mithilfe schenkt mir der Österreicher die DVD »Die Macht der Gedanken 3 und 4«. Audioaufnahmen von König Peter Fitzek Seminaren, 8 Stunden Material zu 127 Euro, die Stimme des Königs. Das ist ein Naturgesetz, Führerprinzip, ja? Egal ob Wolfsrudel oder egal was auch immer, ja? Und das ist das förderlichste Prinzip für eure Entwicklung, Diktatur und Hierarchie. Aber euch wird erzählt, dass es das Schlimmste wäre, das irgendwie sein kann. Ich höre die Aufnahmen in doppelter Geschwindigkeit. Immer noch 4 lange Stunden, dann wieder Sekten, Ritualmorde, Kinderschändung und Wesenheiten, die 2,40 hoch sind und Hörner an den Seiten haben, rechts und links am Kopf. Aber an der Stärke der Dunkelwelt wären ausschließlich wir, seine Jünger, schuld. Die dunkle Seite hat deswegen so viel Macht, weil ihr der Macht gebt, weil ihr ständig diese Strukturen nutzt, habt ihr euch selbst mit denen verstrickt. Deswegen könnt ihr euch so leicht lenken, leiten und steuern, euch auslutschen, auf gut Deutsch gesagt. Ihn selbst treffe keine Schuld. Der König handle nicht nur nach göttlicher Weisung, sei nicht bloß ein guter Kumpel von Erzengel Uriel, nein, er macht deutlich, selbst eine Art göttliches Wesen zu sein. Aber das neue Deutschland könne erst entstehen, wenn wir, die Käufer der 127 Euro teuren DVD, uns mehr Mühe geben. Er dürfe nicht eingreifen, obwohl er eigentlich könnte. Das ist ein Graus für mich. Manchmal fühle ich mich hilflos und werde dann auch wütend. Manchmal würde ich euch am liebsten die Birne einschlagen. Nicht als Individuum, sondern kollektiv. Von da oben. Und alles neu ordnen. Und selber machen. Ein ohnmächtiger Gott. Ein Arschlochgott. Am Ende der langen 8 Stunden fordert er die Untertanen auf, ihre Ressourcen zusammenzulegen. Dafür habe er die Königliche Reichsbank geschaffen. Eine Totalfälschung, sagt der Gerichtsgutachter am nächsten Verhandlungstag angesichts von Fitzeks paraguayanischem Führerschein. Aber Fitzek lässt das nicht gelten. Fitzek erzählt von seinen Abenteuern im fernen Südamerika, erzählt, wie er dort mit brillanten Wissenschaftlern und dem Lehmpapst, einem erzreichen deutschen Unternehmer, Pläne ausgeheckt habe, um in einem bahnbrechenden Verfahren aus Plastikabfällen Benzin zu gewinnen. Und er erzählt von Staatszeremonien und begeisterten Bürgermeistern und holprigen Dschungelstraßen. Es sei völlig klar, argumentiert er, dass man ihm, dem reisenden König, einen Führerschein ausgestellt habe. Ein müdes Lächeln im Gesicht der Staatsanwältin, geduldiges Seufzen der Richterin. Aber die Untertanen haben sich entführen lassen, sind dem gefesselten König aus dem kleinen Dessauer Gerichtssaal in den großen Dschungel gefolgt. Die Geschichte war grandios und kleinteilig und völlig unglaubwürdig. Aber wenn man groß genug lügt, wird Wahrheit egal. Das ist Eskapismus. Das ist Politik. Und Fitzek lässt dann sogar seinen Vizekönig als Zeugen auftreten, will sich die Abenteuergeschichte von ihm, warum auch immer, bestätigen lassen. Mit fackelnder Intensität stellt Fitzek ihm eine Suggestivfrage nach der anderen. Aber Martin ist nervös. Martin verhaspelt sich. Martin will seinem Monarchen gerecht werden, aber er schafft es einfach nicht. Er sieht aus, als würde er gleich heulen. Der Justizwachtmeister, als würde er gleich losbrusten. Die Obsession. Hinten, in der letzten Reihe des Dessauer Gerichtssaals, sitzt unübersehbar Jörn Beckmann. Ein so großer wie schwerer Mann, der eifriger Protokoll führt als die Gerichtsschreiberin. Beckmann nimmt die Reichsbürgerszene ernst. Er weiß auch mehr über die Bewegung und über Verschwörungstheorien als die meisten Reichsbürger. Beckmann ist Chemiker, Experte für die Entsorgung von Sonderabfällen und 2011 bekommt er einen Anruf. Staatsleugner Daniel Schwarz ist am Telefon und wütend, ist ganz und gar nicht einverstanden, dass man ihm seine massig gehorteten Chemikalien weggenommen hat. Also droht er Beckmann mit Sprengstoffanschlägen und Giftgasattacken. Beckmann landet im Krankenhaus. Zweimal. Verdacht auf Herzinfarkt. Dann schlägt er zurück. Er unternimmt akribische Recherchen, liest Texte, schaut Videos, verbringt Nächte vorm Computer, wird Mitglied der satirischen Internetaktivisten vom Sonnenstaatland, beginnt ein Jurafernstudium, um dem völkerrechtlichen Unsinn mit Fakten begegnen zu können, beginnt für die Aufklärungsinitiative Der Goldene Aluhut zu arbeiten, schreibt Broschüren und Berichte, fährt zu Prozessen, fährt zu Anti-Impf-Demos, fährt ins Königreich, diskutiert mit Staatsverweigerern. Und sitzt dann irgendwann mit mir in einem Café in Berlin am Potsdamer Platz, trinkt einen gigantischen Vanille-Cappuccino und spricht über Reichsbürger so, als würde er sie alle persönlich kennen. Bei einigen stimmt das auch. Aktivisten wie Jörn Beckmann widmeten sich diesem Thema schon lange vor dem Verfassungsschutz oder der medialen Öffentlichkeit. Mittlerweile hat Beckmann seine Beschäftigung etwas zurückgeschraubt. Dabei wohne ich jetzt alleine, jetzt hätte ich die Zeit, sagt er. Obsessionen und Familie vertragen sich in der Regel nicht gut. Irgendwann hat er sogar Frau und Kind mit ins Königreich genommen. Familie Beckmann war in Wittenberg und im Königreich war gerade Tag der offenen Tür. Da zeigte er seiner Kleinen, mit was für einem Quatsch sich Papa die ganze Zeit befasst. Vizekönig Martin gab den Beckmanns eine Tour über das Krankenhausgelände. Klar, Freiherr Benjamin sei schon ein ziemlich fieser Antisemit, aber rechtsextrem würde Beckmann das Königreich nicht nennen. Kann man ein Nazi sein, ohne es zu wissen? Frage ich, und Beckmann lacht. Er spricht über die Untertanen und all die anderen Verwirrten und Verzweifelten mit einem gewissen Mitleid. Viele von dieser Reichsbürgertruppe sind die, die als erst ins Lager kommen, wenn die Stiefelnazis die Macht ergreifen. Hoffnung. Vielleicht schaffen sie es, denke ich mir. Vielleicht schaffen sie es raus. Weg vom König, weg vom Freiherrn, weg von den Ronnies. Das Urteil über den König ist gesprochen. 2 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe kommen auf die 3 Jahre und 8 Monate des vorherigen Prozesses. Und mehr gute Nachrichten. Die Prinzessin kommt frei. Sie hat einen Job auf einer Nordseeinsel angenommen. Sie wird als Barista Kaffee zubereiten. Italienischen Kaffee. Und wenn ich genug Geld zusammen habe, dann mache ich eine Ausbildung zur Yogalehrerin. Das ist also vermutlich das letzte Mal, dass wir uns hier sehen. Und ich umarme sie vor Freude. Also zumindest für längere Zeit. Es stellt sich Alltag in der Konservendosenliegenschaft der Untertanen ein. Ich habe das Gefühl, dass der Umgangston immer sanfter wird, seitdem Peter nicht mehr hier ist, sagt Gudrun. Und obwohl ihr der Architekt energisch widerspricht, hoffe ich, dass sie recht hat. Zum Glück werden auch die Pläne zur Gründung einer eigenen Partei, die Goldene Mitte, Konvent zur Reformation Deutschlands, bald wieder verworfen. Man hatte gehofft, verrät mir Gudrun, dass die Wähler Vizekönig Martin Schulz mit dem SPD-Kanzlerkandidaten verwechseln würden. Einige Untertanen haben sich 1-Euro-Jobs gesucht und Marco, der königliche Medienbeauftragte, erzählt mir lange von Plänen zur Deeskalation. Man müsse sich mehr auf die Spielregeln der BRD einlassen, sagt er, sich ein wenig von der Reichsbürger-Idee verabschieden. Marco ist ein kluger Kerl, hat Ingenieurwesen studiert, bevor er einen psychischen Zusammenbruch hatte und dann zu Peter und zu Gott fand. 2 Stunden spreche ich mit ihm. Ich bin hoffnungsvoll. Und 1/2 Stunde später sitzen wir am Esstisch. Eine Heilpraktikerin ist mit ihren Söhnen zu Gast. Fröhlich berichtet sie, dass sie bald ins Gefängnis muss. Holocaustleugnung. Und ihre beiden Söhne, zwei pubertierende Jungs in Bayern-München-Trikots, sitzen am Tisch und starren ins Nichts. Und der Architekt sagt, dass er mal in der Gedenkstätte Auschwitz gewesen sei und als Architekt könne er bestätigen, da sei niemand umgebracht worden. Und die pubertierenden Jungs starren vor sich hin. Und der Architekt regt sich über die israelischen Schulklassen auf, die er in der Gedenkstätte gesehen hat. Da sei ihm der Kragen geplatzt. Und die Heilpraktikerin gibt ihm recht, diese Holocaust-Propaganda sei fürchterlich. Und einer von der Öko-Reichsbürgerjugend sagt, schrecklich, armes Deutschland. Und Marco, der an seinem Computer sitzt, schaut zu uns rüber und nickt und findet das auch. Später empfiehlt er mir ein Buch über die wahren, okkulten Hintergründe des Zweiten Weltkriegs. Und die beiden Söhne sitzen da am Tisch und starren ins Nichts. Zur Jubiläumsfeier des Königreichs fahre ich ein letztes Mal hin. 5-jähriges Bestehen. Ich bringe 2 Flaschen veganen Wein. Tschüss sagen. Eine kleine Bühne wurde aufgebaut, die Lagerhalle so liebevoll wie vergeblich schön gemacht. Es kommen einige neue Gesichter, legen ihre Staatsangehörigkeitsprüfungen für 397 Euro ab und probieren sich durchs Kuchenbuffet. Die Rettung der Welt muss von Deutschland ausgehen, sagt eine Frau, die extra aus den USA angereist ist. Und hier im Königreich, da leuchtet Deutschland. Dr. Thomas hält einen astrologischen Vortrag über die Zukunft, Freiherr Benjamin spricht über die Zukunft, Vizekönig Martin bettelt um Geld für die Zukunft. Eine ältere Dame steht auf und verspricht, 10.000 Euro zu spenden. Man will weitermachen, sagen alle. Man wird weitermachen, für Peter und Deutschland. Julian, der exaltierte A Cappella-Sänger aus Berlin, setzt sich auf die Bühne und singt Age of Aquarius. Ich gehe, ohne mich zu verabschieden. 2. Die Reise an die Querfront oder der Sturz der BRD GmbH. Staatenlos. Der Fall der Faschisten. Während die Selbstverwaltersekten, Esoterikgurus und Braunokkultisten den Verzweifelten und Einsamen das restliche Kleingeld aus der Tasche ziehen und das Königreich um sein Überleben kämpft, gibt es Reichsideologen, die sehr viel brisantere Pläne schmieden, die sich vernetzen und davon träumen, die Regierung zu stürzen. Natürlich will ich auch zu denen. Warum? Wenn ich schon das Reich bereise, dann richtig. Gut, bitte sehr. Aber warum? Die Frage stellt meine gute Freundin, die etwas besorgt festgestellt hat, dass ich mich schon sehr viel länger im Reich herumtreibe, als ich es ursprünglich angekündigt hatte. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Es geht doch erst richtig los. Patera hat jetzt eine gewisse Glaubwürdigkeit in der Szene, hat seine Internetseite ein wenig ausgebaut, hat sich den Schädel glatt rasiert. Ich kann mit Patera das Reich gründlich bereisen. Wer außer mir kann das sonst? Und Patera zieht es eben in die dunkleren Gefilde. Patera folgt einer eigenen Logik, der Logik von Reich und Radikalisierung, und ich muss Patera folgen. Aber warum? Immer dieses Warum. Meine gute Freundin kann einen auch wahnsinnig gut auf die Nerven gehen. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich in dieser Gegenwelt, wo sich Reichsbürger in Camouflagehüllen und Antisemiten in Verkleidung herumlaufen, den unkostümierten Hass erleben will. Vielleicht will ich verstehen, wo die Grenze zwischen uns und ihnen verläuft. Womöglich habe ich Angst, dass es eine solche Grenze nicht gibt. Oder du willst dir selbst was beweisen. Kann sein. Weiß nicht. Gut möglich. Aber was? Ich mache weiter, weil ich muss. Und ich greife zum Telefon und rufe den Menschen an mit der wahrscheinlich kuriosesten Kostümierung im ganzen Reich. Rüdiger am Apparat? Mit dem ersten Klingeln geht Hoffmann ans Telefon und fast genauso schnell ist er zu einem Interview bereit. Über die Szene, über seine Vergangenheit, über die BRD-Lüge. Aber auch wenn er sich geschmeichelt fühlt, am Telefon will er sich nicht äußern. Wir treffen uns vor dem Reichstag und dann bekämpfen wir gemeinsam den Faschismus am 20. Juli, am Tag vom Attentat auf Adolf Hitler. Sind Sie dabei? Natürlich bin ich das. Hoffmann war mal NPD-Kreisvorsitzender und Ortsjugendführer irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, hat Jugendliche zu einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft angestiftet. Das war 1992, lange her, könnte man sagen, und damals war das in Mode. Jetzt, nach 25 Jahren, von denen er 2 im Gefängnis verbracht hat, gibt sich der ehemalige Naziterrorist als geläuterter Mensch und Antifaschist. Oben auf seiner Webseite staatenlos.info läuft ein Textbanner in roten Buchstaben durchs Bild. Das Bollwerk der Faschisten steht vor dem Fall. Helfen Sie mit, jeder Euro zählt. Ich finde es tendenziell immer gut, wenn faschistische Bollwerke fallen, aber Hoffmann hat eine sehr spezielle Faschismusdefinition. Die Seite ist in derselben 90er Jahre HTML-Ästhetik gehalten wie die meisten, auf denen ich mich gerade herumtreibe. Textmengen und Unterpunkte und Grafiken in miserabler Auflösung bilden ein Labyrinth, aus dem man nur schwer wieder herausfindet. Hinter jeder Verzweigung lauert die nächste Unglaublichkeit in Großbuchstaben und man will dann doch wissen, wie tief der Kaninchenbau noch geht. Für Rüdiger Hoffmann gilt es gleich 3 koexistierende Reiche zu bekämpfen. Das Dritte Reich habe niemals aufgehört zu existieren, die Europäische Union sei das Vierte Reich, das Fünfte die Weltkolonie der NWO. Die Faschisten sind überall. Die Nazis sind immer die anderen. Vielleicht fand das ja auch Xavier Naidoo und ließ sich deshalb bei Rüdigers 2. Sturm auf den Reichstag im Jahr 2014 bereitwillig ans Mikrofon bitten. Er sei gekommen, um die Liebe zu repräsentieren und wolle Ordnung schaffen in diesem Land. Die Belagerung. Es ist schon vormittags blödsinnig heiß und ich überquere den Platz der Republik. Rüdigers Truppe ist nicht zu übersehen. Inmitten von sonnenbebrillten Touristenströmen mit Selfie-Sticks und kurzen Hosen steht ein Dutzend schwer beschäftigter Menschen. Sie errichten gleich vis-à-vis dem Reichstagsgebäude ein kleines, dicht mit einem Manifest bedrucktes Zelt. Auf Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch wird vor der andauernden Nazi-Diktatur gewarnt. Nationalfahnen an den Ecken des Zeltes. Auch die Deutsche ist dabei, allerdings verkehrt herum aufgehängt, gold, rot, schwarz. Bei uns geht die Sonne golden auf, in der BRD ist der Himmel schwarz, hat Johannes mir mal erklärt. Ich grüße und aus der werkelnden Gemeinschaft schält sich ein großer, schlanker Mann heraus, starkt auf mich zu, schaut auf mich herunter. Ich schaue zu ihm herauf. Pockennarbiges Gesicht, eingefallene Wangen, marineblaue Kapitänsmütze. Die Sonne blendet. Er steht mir näher, als mir lieb ist, ich will nicht zurückweichen. Mit zusammengekniffenen Augen erkläre ich, wer ich bin. Tobias Patera, alternativer Journalist. Hm, sagt der Mann. Experte in Sachen Souveränität. Hm, wiederholt er. Rüdiger hat mich eingeladen. Mhm. Er tritt ein Stück zurück, wischt sich den Schweiß von der Stirn und reicht mir die Hand. Ich bin der Captain. Einfach der Captain. Fester Händedruck, sehr männlich, sehr formell, sehr norddeutsch. Rüdiger komme etwas später, der müsse immer erst aus Mecklenburg-Vorpommern anreisen. Er, der Captain, sei es, der hier in der besetzten Hauptstadt seit 1408 Tagen die Stellung halte. Die beeindruckende Zahl ist mit Kreide und unsicherer Schrift auf eine kleine Schiefertafel gekrakelt. Unsere Belagerung des Reichstages findet seit dem Jahre 2013 statt. Bei Wind und Wetter stehe ich hier. Er winkt seine Truppe herbei. Frauen in bunten Sommerkleidern, Herren mit runtergezogenen Mundwinkeln, die meisten zwischen 40 und 60, freundlich, unauffällig, hauptberuflich staatenlos. Aber die Vorstellungsrunde wird gestört. Mit lautem Rattern wird ein Stromgenerator am Reichstag angeworfen und Arbeiter beginnen mit einem Hochdruckreiniger an der Wand rumzumachen. Der Captain blickt auf den Hochdruckreiniger mit grimmiger Ehrfurcht, wie Ahab auf den Weißen Wal. Das ist der Verfassungsschutz. Macht mal Musik an, da müssen wir gegenhalten. Und schon schnarrt Ernst Buschs kalte Krieghymne »Ami, go home« aus dem Lautsprecher. »Lauter«, knurrt der Captain und wispert dann scharf in mein Ohr. »Das sind die, ganz sicher. Die wollen uns fertig machen.« Die plötzliche Intensität seiner Paranoia lässt mich zusammenfahren. Schiffbrüchig. Der Captain hat die geballte Feindesmacht am eigenen Leib erfahren. Einst hatte er eine eigene Firma und ein eigenes Schiff, bis die Faschisten und der Hamburger Bürgermeister seinen Kahn kaperten. Da bin ich dann aufgewacht, aber wie? Die haben mir nicht nur das Schiff weggenommen, die Faschisten haben uns die Heimat gestohlen. Wir haben gar kein Land mehr. Nichts. Wie verschollen auf offener See, oder, Captain? Kein Land in Sicht? Richtig. Der Captain bleibt ernst. Er präsentiert mir feierlich ein orange-schwarz gestreiftes Bändchen, das sich alle Staatenlosen an ihre Hemden gepinnt haben. Das St. Georgsband, erklärt er. St. Georg und sein weißer Schimmel erschlugen den mächtigen Drachen und die Russen erschlugen die Nazis. Wir tragen das also in Solidarität mit dem russischen Militär und in der Hoffnung, dass Putin auch die neuen Faschisten vernichtet. Meinst du damit die Kanzlerin? Nicht nur die. Was ist denn für dich ein Nazi? Der Captain richtet seine Mütze. Im Grunde hängen Faschismus und Kapitalismus zusammen. Letztendlich geht es um den Kampf von Gut gegen Böse. Und die Bösen haben festgestellt, dass man die Leute übers Geld versklaven kann. Daran arbeiten die schon seit vielen hundert Jahren. Also meinst du mit dem Wort Faschisten einfach die Bösen? Natürlich sind die Nazis böse. Wo denkst du hin? Er ist ehrlich empört. Und die Alliierten sind die Faschisten. Die sind aber mittlerweile bunt und nicht mehr braun angezogen. Gut gegen Böse, der Captain gegen den Faschismus, der gescheiterte Rechtsterrorist Rüdiger gegen die Nazis. Nicole, blondiert, lustig und langzeitarbeitslos, hat sich zu uns gesellt und hört gespannt zu. Das ist alles so heftig, stellt sie atemlos fest. Bevor sie Rüdiger kennenlernte, habe sie von all dem nicht den geringsten Schimmer gehabt, nicht mal das Wort Alliierte habe sie gekannt. Und die Alliierten stecken ja auch hinterm Kinderklau, oder, Captain? Theoretisch, ja, sagt der Captain. Deutschland ist eben die Melkkuh. Deutschland wird ausgenommen. Nicole bekichert das Wort Melkkuh. Und dafür haben die Faschisten den Kapitalismus. Drum haben sie das Bankensystem erfunden. Und wer genau? Die Israelis, sagt der Captain. Die Israelis? Nicole ist genauso erstaunt wie ich. Ja klar. Das gab's davor ja gar nicht. Und die USA mit ihrer Federal Reserve Bank gehören ja zu Israel. US-Rael, muss man deswegen sagen, weiß der Captain und sagt es drum gleich nochmal. US-Rael! Zwei Berlin-Mitte-Hipster bleiben vor dem Zelt stehen, lachen, beschimpfen uns halbmutig als Nazi-Trottel. Der Captain reagiert nicht. Gar nicht. Sein hohlwangiges Pockennarbengesicht erstarrt zu einer ausdruckslosen Totenmaske. Passiert das häufig, dass jemand sowas ruft? Stoisch schüttelt der Captain seinen Kopf. Er wisse gar nicht, was ich meine, habe nichts gehört. Es ist einfach, sich über den gestrandeten Kapitän lustig zu machen. Vielleicht ist es irgendwie auch notwendig. Aber er glaubt wirklich, den Faschisten die Stirn zu bieten. Und er versteht wirklich nicht, was ein Nazi ist und was ein Faschist. Er glaubt, die Nazis seien einfach die Bösen. Man könnte über den Bildungsstand des Captains mutmaßen, aber das ist, befürchte ich, nicht das einzige Problem. Kluge und weniger kluge Leute haben die nationalsozialistische Ideologie interpretiert und auf Schlagworte runtergebrochen. Radikaler Nationalismus, Antisemitismus, Autoritarismus und so weiter. Nicht, dass es Mangel an akademischer Forschung zur Ideologie des Nationalsozialismus gäbe. Um Gottes Willen, nein. Aber in der Öffentlichkeit, Populärkultur und im Geschichtsunterricht dominieren solche Metanarrative. Und das hat Konsequenzen. Wenn wir uns jemanden vorstellen sollen, der Antisemitismus und totalitäre Diktatur gut findet, dann ist das ein naiver Hitlerjunge oder ein genuin böser SS-Mann mit Schniekeruniform. Naivität, Sadismus, Bösartigkeit. Warum sonst sollte jemand an diese menschenverachtenden Konzepte glauben? Was die eigenen Mütter, Väter, Großmütter und Großväter aber eigentlich glaubten, darüber wird ungern geredet. Darüber, dass die Deutschen einem Narrativ der Angst folgten, dass sie glaubten, Opfer einer Verschwörung zu sein, unterdrückt von den Gewinnern des letzten großen Krieges, eine aussterbende Spezies ohne Lebensraum. Dass sie annahmen, mit rabiaten Mitteln für den Fortbestand des eigenen Volkes kämpfen zu müssen, gegen ein raffendes jüdisches Kapital, mit dem die ganze Welt geknechtet werde. Wir hören lieber Geschichten von bösen Tätern und mandeläugigen Opfern. Grausiges und Kitschiges aus den Vernichtungslagern, gerne mal was Aufbauendes aus dem Widerstand. Das liefert ein simples Geschichtsbild, befriedigt die Blut- und Tränengeilheit und überhöht den Genozid zum rätselhaften Akt von unfassbaren Monstern. Klar, Deutsche wollen sich lieber mit der kleinen Anne Frank identifizieren als mit der eigenen Familie. Letzteres wäre auch schwerer verdaulich. Denn dann wären die Täter von damals nicht die Bösen, sondern einfach nur Menschen. Ängstliche, wütende, panische, menschliche Menschen und besorgte Bürger. Dann wären die Faschisten nicht mehr die anderen. Wenn wir ein wenig darüber nachdenken, ist es gar nicht so einfach, sich über den verwirrten Captain lustig zu machen. Langsam findet der Captain seine Mimik wieder, schlägt die Hände zusammen. So. Jetzt muss ich mal ein bisschen arbeiten, dass auch alles fertig ist, wenn Rüdiger kommt. Comedy und Wahrheit. 11 Uhr durch und vom großen Rüdiger immer noch keine Spur. Die Sonne brennt aus stahlblauem Himmel. Mit einem jungen Anlagenmechaniker mache ich mich auf, einen Nachschub Wasserflaschen zu besorgen. Ich brauche einen Moment, bis ich merke, dass uns mit ein paar Metern Abstand noch jemand folgt. Durchgelatschte Schuhe, uraltes Hoodie mit verwaschener Aufschrift, schmales Mäusegesicht mit ausdruckslosen Knopfaugen, hinter randloser Brille. Jung, 20 vielleicht, nicht älter. Ich hatte ihn zuvor nicht zur staatenlose Truppe gerechnet, nicht nur wegen seiner dunklen Hautfarbe, auch weil er abseits stand und so teilnahmslos vor sich hinstarrte. Ich bin Jimmy. Er spricht leise und langsam und mit großer Anstrengung. Rüdiger ist mein Freund, sagt er. Nicht schlecht, gratuliere ich. Zu dritt marschieren wir das Reichstagsufer entlang. Jimmy und ich schweigen, während der Mechaniker uns erklärt, dass er seinen eigenen YouTube-Channel starten wolle. Ich höre nur halb zu. Ich bin abgelenkt, denn Jimmy stinkt. Das ist kein Schweißgeruch, kein Urin, kein Erbrochenes. Nein, Jimmy riecht nach Schmutz, nach Verwahrlosung. Es ist ein trauriger Geruch. Ich kann mir nicht vorstellen, was jemand wie er den ganzen Tag lang tut. Ich stehe bei Staatenlos vom Reichstag, seit ein paar Monaten, jeden Tag. Und abgesehen davon? Jimmy hat darauf keine Antwort. Sein Blick klebt auf dem Asphalt. Er ist nicht nur Staaten, sondern auch wohnungslos, steht vom Reichstag, wohnt im Heim. Das war's. Für einen Job hat Jimmy keine Zeit. Ich muss doch Rüdiger helfen. Der Mechaniker stöhnt hörbar auf, schaut mich an, als wolle er sich bei mir für Jimmy entschuldigen. Offensichtlich hält er nicht viel von Harzern. »Du könntest viel mehr helfen, wenn du ein bisschen Geld in der Tasche hättest«, sagt er, aber Jimmy schüttelt entschieden den Kopf. »Dann bin ich ja nur noch auf Arbeit, Arbeit, Arbeit.« »Wenn du eine Ausbildung machst, hast du die Wochenenden frei.« »Aber ich will jeden Tag hier sein. Geh halt kellnern abends oder setz dich halbtags an eine Kasse.« Ich will den ganzen Tag hier sein, jeden Tag, für Rüdiger und in Frieden. Als wir zurückkehren, ist Rüdiger eingetroffen. Da ist er, der Mann, für den Jimmy seit Monaten, der Captain seit Jahren auf der Straße steht. Ein völlig unscheinbarer 50-Jähriger mit Brille auf der Nase und einem kleinen Bäuchlein. Auf allen Vieren kriecht er auf einer ausgebreiteten EU-Flagge herum und arrangiert gelbe Quietscheentchen, WC-Spüler, eine Klobürste. »Rüdiger, hallo!« Rüdiger hört nicht. Rüdiger ist beschäftigt. »Wo ist das Grundgesetz? Da kommt noch das Grundgesetz hin, aber bitte, aber schnell!« Er springt auf, bellt seinen Leuten in hektischer Manie Kommandos zu, lässt eine Schaufensterpuppe neben dem Zelt aufstellen und sie mit Deutschland-Trikot, Augenklappe und Piratenhut ausstatten. »Sabine, du machst das jetzt aber ordentlich!« Er setzt sich selbst einen Piratenhut auf. Soundcheck. »Sabine, hinter die Kamera!« Gnadenlose Unruhe. Irritierte Blicke der Passanten auf den wunderlichen Performance-Künstler. Es kann losgehen. »Ich begrüße alle Menschen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben«, brüllt Rüdiger. »Herzlich willkommen auf dem Piratenschiff. Ha, ha, ha. Ja, ich weiß, ihr lest nicht. Darum werde ich euch das mit einfachen Worten erklären.« Rüdiger spricht aus der Perspektive des Bösen, der Piraten, der Besatzer und Verschwörer, verstellt seine Stimme, affektierter Tonfall und ironisches Pathos. Haha, wir kaufen eure Seelen mit eurer Geburtsurkunde, ihr arbeitet für uns, das haben wir sehr gut eingefädelt, hahaha. Immer wieder dieses hahaha, mehr gesprochen als gelacht. Während der ersten Minuten hoffe ich noch, dass er gleich die Rolle und die bumsdoofe Piratenmütze ablegt. Keine Chance. Um sich juristisch vor der verabscheuten BRD abzusichern, nennt sich Rüdiger gerne Comedian und seinen Internetauftritt Satire. Darum hat er auch seine gelben Entchen, drum vielleicht auch sein Name, den er sich mit einem fernsehbekannten Kabarettisten teilt. Es ist nach Mantei und Klaassen der dritte Nachname, den Rüdiger führt. Rüdiger lacht, sonst keiner. Die Truppe steht schwitzend im Halbkreis um ihn herum, keiner rührt sich, alles lauscht. Nur eine Staatenlose, die Hände vor die Brust gedrückt, wiederholt wie im Gebet halblaut einzelne von Rüdigers Sätzen. Die Passanten fliehen vor dem Gezeter, lachend, genervt, verschreckt. Rüdiger macht unbeirrt weiter. Ich kann euch die Wahrheit sagen, denn ihr hört ja eh nicht zu. Hier ist sie, Rüdigers Wahrheit, die keiner hören will. Deutschland wurde schon im 19. Jahrhundert nach und nach abgeschafft. Die Verschwörer, die Alliierten und später Hitler, ein Agent der bösen Ausländer, haben eine staatliche Ebene zwischen die Germanen und ihr Land getrieben. Eine große Gemeinheit, findet Rüdiger und veranschaulicht diesen Gedanken mit seinen maritimen Metaphern. Ein Piratenschiff hat die Nation gekentert, die staatstreuen Bürger heuerten, ohne es zu wissen, auf diesem Schiff an, wurden selbst zu Seeräubern, die den Rest der Welt ausnehmen. Dabei stünden all die Verbrechen des Kapitalismus im Gegensatz zur reinen germanischen Seele. Er zeigt auf die Schaufenster Piratenpuppe. Das seid ihr, aber ihr wisst das nicht, hahaha. Ihr habt einen internationalen Seerechtsvertrag unterschrieben und wer Widerspruch übt, ist ein Reichsbürger und wird Kielholen geschickt. Schludrig verklebte Bruchstücke völkischer Systemkritik und weißglühende Paranoia. Man hört noch immer den alten NPD-Kader heraus, nur dass er nun sein Feind und all die unwissenden Schlafschafe grundsätzlich als Nazis bezeichnet. Man könnte jetzt etwas über das psychologische Konzept der Projektion schreiben, aber das wäre zu offensichtlich. Der Auschwitzmann. Rüdigers Truppe hat klar verteilte Aufgaben. Die einen stellen sich als Klaköre zum Zuschauen auf, die anderen, allen voran der Captain, verteilen Flyer. Der Mechaniker bewacht das Zelt, dass keiner was klaut. Jimmy steht etwas abseits, einen Turnschuh über den anderen gestellt und schaut apathisch in die Unendlichkeit. Und hinter Rüdiger steht ein untersetzter Kerl und macht einen auf Security. Er ist schon was älter. Früher wird er ein Schrank gewesen sein, jetzt ist er eine Antiquität. Ich bin der Mann fürs Grobe. Wenn hier wer ankommt, dann ja, wirst sehen. Lass die ruhig kommen. Ob die danach wieder gehen, das ist eine andere Frage. Auf der Innenseite seines Unterarms ist eine Nummer tätowiert. Meine DDR-Personalausweisnummer. Wenn die mich abholen kommen, um mich nach Auschwitz zu bringen, bin ich vorbereitet. Ich starre ihn etwas entgeistert an, aber er weiß bestens Bescheid. Wurde ja schon damals im Osten verknackt, weil er in einer versoffenen Nacht einen Kumpel vor versammelter Mannschaft eine Kommunistensau genannt hat. Der Kumpel hat ihn verpfiffen und er, der Auschwitzmann, saß für 8 Monate. Kommunistensau hast du nicht sagen gedurft, genauso wie du heute nicht mit dem Rüdiger vom Reichstag stehen darfst. Aber wir dürfen hier ja stehen, versuche ich einzuwenden. Das sieht nur so aus. Was wir hier machen, das ist die größte Angst von den BRD-Faschisten. Die bringen uns nach Auschwitz, wirst sehen. Er knackt seine Knöchel und fletscht sein Gebiss, was er ziemlich gut kann. Klar, deutsche Rechtsradikale begannen schon unmittelbar nach Kriegsende, sich selbst oder gleich das ganze deutsche Volk als wahres Opfer des Zweiten Weltkriegs zu stilisieren. Da wurde die Bombardierung Dresdens zum Bombenholocaust. Da wurden die Gefangenenlager der Alliierten zu KZs und zu Vernichtungslagern. Da wurde die Vertreibung aus den Ostgebieten mit der Shoah aufgerechnet. Und ganz in dieser Tradition scheint sich der Auschwitzmann schon auf seine Deportation zu freuen. Vielleicht freut er sich drauf, endlich so richtig krass Opfer zu sein oder sich so richtig hart wehren zu dürfen oder einfach mal recht zu haben. Den Zusammenhang von DDR-Knast, Personalausweisnummer und KZ begreife ich dennoch nicht. Vielleicht muss man das auch nicht verstehen. Hoffmann, Hitler und die Umvolkung. Das war das Nonplusultra. Genial, einfach genial. Sowas Gutes hatten wir lang nicht mehr. Kaum hat Rüdiger das Mikro abgesetzt, wird er von seiner schnatternden Truppe umschwärmt. Wirklich, Rüdiger, ganz fantastisch. Rüdiger findet das auch, aber Sabine solle sich verdammt nochmal mehr Mühe mit den Kameraschwenks geben. Ich mache mich bemerkbar. Richtig, da war ja was, das Interview. Konspirativ flüstert der Captain ihm was ins Ohr. Die Evaluation von Tobias Patera. Hör dir erstmal die Vorträge an, danach können wir reden. Aber das Interview machen wir schon noch, oder? Später, wir müssen ausdauernd sein. Die Menschen wachrütteln, uns zusammenschließen. Schau zu, dabei kannst du was lernen. Eine fiepsende Rückkopplung kündigt Rüdigers nächsten Themenblock an. Es geht um Migration, der große Austausch. Liebe Flüchtlinge, liebe Migranten, willkommen auf unserem Schiff. Hier bekommt ihr alles und umsonst. Essen, Frauen, Smartphones und Wein. Dafür wollen wir nur eine Kleinigkeit. Eure Seelen. Ha, ha, ha. Rüdiger kommt so richtig in Fahrt. Er lässt die Quietscheenten durch die Luft fahren und den Auschwitzmann eine lila Herzchenfahne hochhalten, droht den Passanten mit einer EU-Klobürste und rüttelt an der Piratenpuppe. Sein gesamtes Requisitenarsenal ist vonnöten, denn nun will Rüdiger vor der großen Umvolkung warnen. Zeigen, wie die faschistische Weltverschwörung mittels Flüchtlingsströmen das Land zerstören will. Ohne Klobürste wäre das höchstens halb so schön. Wie bereits erwähnt, gilt der neurechte Schriftsteller Renaud Camus als Begründer des Umvolkungsmythos. Allerdings gibt es noch eine etwas frühere Version derselben Hypothese. Und zwar in Adolf Hitlers Megabestseller Mein Kampf. Zitat: Juden waren und sind es, die den Neger an den Rhein bringen, immer mit dem gleichen Hintergedanken und klaren Ziele, durch die dadurch zwangsläufig eintretende Bastardisierung die ihnen verhasste weiße Rasse zu zerstören, von ihrer kulturellen und politischen Höhe zu stürzen und selber zu ihren Herren aufzusteigen. Denn ein rassereines Volk, das sich seines Blutes bewusst ist, wird vom Juden niemals unterjocht werden können. Renaud Camus und der Großteil der Neuen Rechten formulieren um einiges vorsichtiger als Hitler und sprechen über die Identität der Verschwörer nur in absichtsvollen Andeutungen. Wie diese Theorie bei der AfD vorgebracht wird, werde ich später noch lernen. Aber Ernie Köving, der Honigmann, erläuterte die These des großen Austauschs nicht viel anders als im obigen Zitat. Und Donald Trumps Very Fine People aus Charlottesville wären mit Hitlers Darstellung sicherlich ebenfalls einverstanden. Und Rüdiger? Auch wenn der antifaschistische Comedian aus der Perspektive des namenlosen Bösen spricht, lässt er keinen Zweifel daran, dass die Umvolkung das Ende des deutschen Volkes bedeuten würde. Wer das namenlose Böse ist, das lässt Rüdiger offen. Aber er wird mir später noch mehrmals anschaulich darlegen, wie er über mich, pardon, die Juden, pardon, die Zionisten, denkt. So ist das im Leben. Die Gruppe der Staatenlosen wächst zusehends. Immer mehr reihen sich ein in den Halbkreis, spannen Schirme gegen die Sonne auf, kauen an Müsli-Riegeln. Einer macht es sich auf einem Campingstuhl bequem und öffnet sich eine Flasche Karlskrone. Die meisten hier beziehen Arbeitslosengeld, einer jobbt als Küchenhilfe, einer ab und an im Trockenbau, einer jede zweite Woche als Türsteher. Man spendet trotzdem an staatenlos.info. Ein junger Ingenieur kommt vorbei, bleibt für eine Sekunde irritiert stehen, schon fegt der langbeinige Captain auf ihn zu und händigt ihm eine Broschüre aus. Es entspinnt sich ein Gespräch, von dem ich leider nur Bruchstücke mitbekomme. Aber das, was der Captain über Russland zu sagen hat, findet der Ingenieur offensichtlich richtig. Auch, dass Deutschland von den Russen eine Menge lernen könnte, steht für ihn fest. Souveränität, wichtiges Thema. Sie einigen sich darauf, dass Putin ein Held und den deutschen Lügenmedien nicht zu trauen ist. Nach 2 Stunden zeigt der Prekariatsprediger Rüdiger ein wenig Gnade. Ihr seid Sklaven eures Vertrags, aber ihr wisst es nicht. Haha, ja, so ist das im Leben und im Tode. Halbe Stunde Pause. Aber bevor ich mir Rüdiger schnappen kann, ist der schon auf und davon. Rüdiger habe jetzt ein wichtiges Treffen, sagt der Käpt'n. Hochgeheime Sache, Thema Wettermanipulation. Ich lehne am Absperrzaun zur Reichstagswiese. Durchatmen. Die Sonne ballert zwar auch hier schatten- und mitleidslos auf mich herunter, aber vielleicht manipulieren die Illuminaten oder wer auch immer eine Wolke herbei. Kleine Steine und großer Frieden. Jimmy sucht meine Nähe. Wie ein ausgehungerter Schoßhund läuft er zwischen den Touristengruppen auf und ab, wirft mir verstohlene Blicke zu. Die Hände hat er tief in seinem Hoodie vergraben, den Rücken gekrümmt, der Kopf hängt vornüber. Dackelblick. Rüdiger ist toll, oder? Ich mag nicht lügen und sage gar nichts. Jimmy scheint einverstanden zu sein und stellt sich neben mich. Ich glaube, er hat gar kein Interesse an einem Gespräch. Diese kleine Gestalt mit flaumigem Schnurrbart und dunstigem Blick will einfach nur neben mir stehen. Oder neben irgendwem. Aber jetzt bin ich neugierig. Jimmys Eltern kommen aus Somalia. Als Kind ist er sogar mal dort gewesen, sagt er, aber er kann sich nur noch an die kleinen Steine auf der Straße erinnern. Seine Herkunft hat er hinter sich gelassen, seine Familie auch, den Kontakt komplett abgebrochen. Der Vater sei im Gefängnis, die Mutter krank. Die hat was falsch am Kopf, die schreit und flippt aus und will immer, dass ich immer bei ihr bleiben soll. Die Tante habe ihn misshandelt. Die ist richtig brutal, da bin ich dann weg. Jimmy kam nach Berlin. Er weiß nicht mehr genau, wie alt er da war, nur dass er von Anfang an mit den Behörden Stress hatte. Warum der Stress? Weil Flüchtlinge kriegen immer Wohnung und ich stehe ohne Wohnung da. Ich habe mal mitbekommen, dass Flüchtlinge 1.000 oder 10.000 Euro bekommen. Finde ich echt unfair. Ich korrigiere ihn nicht. Ich bin nicht zum Helfen da. Das ist vielleicht das Problem, denn es gab die Menschen, die ihm helfen wollten. Er fand sie bei den Friedensmahnwachen. Und jetzt steht er vor dem Reichstag und stinkt nach Traurigkeit und alten Klamotten. Eine neue Friedensbewegung wollten die Mahnwachen sein, die Lars Meerholz im Frühjahr 2014 ins Leben rief. Man wollte nicht links sein, nicht rechts, nur für den Frieden, hieß es. Das gefiel Jimmy. Und während sich der Ukraine-Konflikt zuspitzte, entstanden überall in Deutschland solche Mahnwachen. Sie wurden Jimmys Schule, Freundeskreis, Familie. Ich habe da alles gelernt. Mit NATO und den Kriegen und so. Jetzt stand er nicht einfach nur auf der Straße. Jetzt stand er für den Frieden auf der Straße. Gegen die da oben. Gegen die Lügenpresse. Für Russland. Die Mahnwachen wurden schnell zum Magnet für Verschwörungstheoretiker. Nicht zuletzt für die Reichsbürgerbewegung, die sich dort der Öffentlichkeit präsentieren konnte. Gegen das System, pauschal gegen den Westen, radikal gegen die verschwörerischen Eliten. Das deutsche Volk muss sich befreien. Das kam gut an. Jimmy sagt, Lars Meerholz sei sein bester Freund gewesen. Ich glaube ihm das. Ich glaube, es braucht nicht viel, um Jimmys bester Freund zu werden. Langsam schlief die Mahnwachenbewegung wieder ein. Jimmy versuchte, sich bei Pegida zu engagieren, kam kurzzeitig bei der Reichsbürgersekte Amt für Menschenrechte unter, endete schließlich in einem Wohnheim für Obdachlose. Die anderen Bewohner hätten ihm Geld abgenommen, einer habe versucht, ihn zu vergewaltigen. Jimmy knibbelt sich Dreck von den Fingernägeln. Aber ich hab's noch rausgeschafft. Die Worte werden schwer in Jimmys Mund, kommen nur noch langsam und in wirrer Folge. Jimmy und ich sitzen auf dem Boden. Er ist von vielen Reden erschöpft, auf seinem braunen Hoodie noch immer ein Anstecker mit Friedenstaube. Mir platzt das Herz vor Mitleid. Vielleicht ist es auch nur die Hitze. Fühlst du dich staatenlos? Wir sind alle staatenlos. Touristen auf Segways rollen an uns vorüber. Aber ich weiß das. Und die anderen wissen das nicht. Und später, irgendwann, der Reichstag sieht aus wie ein Teufel. Ich gebe Jimmy recht. Und noch eine Kippe. Irgendwas muss ich ihm ja geben. Dunkle Gestalten. Die Kamera macht einen langsamen Schwenk zur Wiese, einen langsamen, befiehlt Rüdiger der armen Sabine. Ist es das, was die Staatenlos-Truppe an ihrem Anführer schätzt? Wollen sie von einem Mann mit gelben Quietscheentchen angeblökt werden? Als brave Jünger folgen sie mit ihren Blicken dem polternden Propheten. Es geht um Geheimdienste. Sie stecken hinter 9/11, ISIS, Boko Haram. Die Geheimdienste sind dunkle Gestalten. Und er geht auf Jimmy zu. Haha, überreicht Jimmy eine Gummiente. Und der empfängt sie wie ein Heiligtum mit beiden Händen. Rüdigers Arm ausgestreckt, der Zeigefinger auf Jimmy. Die dunklen Gestalten, sie sind unter uns. Und die Staatenlosen lachen ein wenig über den gelungenen Witz. Zu einem Interview wird es heute nicht mehr kommen. Rüdiger und der Auschwitzmann haben potenzielle Verfassungsschützer und Geheimagenten in der Menge entdeckt. Hier ist es nicht sicher. Rüdiger nickt dem Auschwitzmann zu. Tobias, du gibst mir deine Mailadresse und wir machen was anderes aus. Fertig. Wir müssen das Interview auch nicht unbedingt machen, sage ich, einsilbig. Meine Arme und Beine sonnenverbrannt, mein Kopf pocht. Rüdiger schweigt, Rüdiger guckt, Rüdiger grimassiert. Das kann er nicht auf sich sitzen lassen und befiehlt mir, einen Moment zu warten. Wo ist der Stift? Wer ist für den Stift verantwortlich? Und er schreibt mir seine E-Mail-Adresse auf. Ich solle ihm schreiben, dann würde ich ein Datum und einen geheimen Treffpunkt erhalten. In Kassel wird das sein, aber das bleibt unter uns, verstanden? Warum? Was ist in Kassel? Kassel wird wichtig. Wirklich wichtig? Da treffen sich wichtige Leute, mehr kann ich hier nicht sagen. Er wirft mir einen verschwörerischen Blick zu. Du kommst dahin, verstanden? Rüdiger fragt nicht, ob ich zu diesem Treffen kommen will. Er lässt mich nur wissen, dass ich kommen werde. Wir müssen zusammenarbeiten, Tobias, Querfronten bilden. Weißt du, was eine Querfront ist? Und ohne meine Antwort abzuwarten, erklärt er es. Erklärt, dass wir mit allen alternativen Gruppen aus dem gesamten politischen Spektrum gemeinsame Sache machen müssen, um etwas in diesem verrotteten Nichtstaat zu bewegen. Links, rechts, ganz egal. Ich habe den Begriff zum ersten Mal 2014 in Berichten über Jimmys Mahnwachenbewegung gehört. Als politisch-publizistisches Netzwerk und eigenständige Gegenöffentlichkeit bezeichnet der Sozialwissenschaftler Wolfgang Storz die Querfront, zu der er sowohl die Mahnwachen als auch Pegida zählt und eigentlich alles, was Tobias Pateras Freunde auf Facebook mögen und als alternative Medien bezeichnen. Eine Nische sei das, schreibt Storz. Aber eine wachsende. Da fällt mir auf, de facto lässt sich der Journalist Patera von der-widerstand.com selbst als Teil der Querfront begreifen. Er ist nicht links, er ist nicht rechts, er ist vorne mit dabei, er ist einfach gegen die da oben. Für das deutsche Volk, gegen die internationale Elite, will über die Themen sprechen, die uns von der Mainstream-Presse verschwiegen werden. Und bis auf ein paar Reichsbürger der ganz alten Schule zeigen sich alle bereit, mit ihm zu reden. Ich bin Querfront. Und wie? Und das sage ich Rüdiger. Und Rüdiger findet das gut. Jimmy hat sich vorsichtig zu uns vorgewagt. Und Rüdiger fährt flink seinen Arm aus, zieht ihn zu sich heran. Wir müssen zusammenstehen. Ich finde alle Menschen erstmal in Ordnung. Ich sag ja auch nicht, der Dunkle da, schau mal, der hat krause Haare und ein düsteres Gesicht, drum mag ich den nicht. Ich frag erstmal, wer bist du, was denkst du, können wir zusammenarbeiten? Ist egal, dass der ein Schwatte ist. Er hat seinen Arm fest um Jimmys schmale Schultern gelegt und drückt ihn immer wieder brutal an sich. War doch auch in Ordnung, dass ich dich eine dunkle Gestalt genannt habe. Das hast du verstanden, ja? Das hat er verstanden. Jimmy funkelt mich aus seinen Knopfaugen an. Rüdiger und ich sind Freunde, sagt er. Nicht zu mir, nicht zu irgendwem. Er sagt es einfach, um es Wahrheit sein zu lassen. Rüdiger lacht ein dummes Lachen, nicht weit entfernt von seinem Piraten-Hahaha. Wie kann man den armen Jungen hier rausholen? Wie kann man überhaupt irgendwen aus diesem Wahn rausholen? In Kontakt bleiben und den Alltag mit der betroffenen Person möglichst aufrechterhalten, rät Frau Dietrich von der Leitstelle für Sektenfragen. Was soll man auch sonst tun? Später erzählt sie mir noch, dass die Sektenberatung für ganz Berlin nur 1,5 Mitarbeiterstellen hat. Pass auf dich auf, Jimmy, sag ich. Aber Jimmy lacht. Man müsse sich keine Sorgen um ihn machen. Er habe ja Rüdiger. Und seit kurzem auch eine Schreckschusspistole. Die Verschwörung zu Kassel. Rache. Am 22. Oktober 1943 regneten britische Luftminen und Stabbrandbomben auf Kassel. Straßenzüge und Häuserblöcke wurden aufgerissen, Ein Feuersturm fegte über die Stadt hinweg. In 20 Minuten verwandelte sich der mittelalterliche Stadtkern in einen lodernden Kamin. 7000 Menschen starben. Kassel soll einmal eine der schönsten Städte Europas gewesen sein, heißt es. Nun ist da eine urbane Brandnarbe. Verheilt, aber irgendwie entstellend. Eine Wüste aus 6-spurigen Straßennetzen und Schuhgeschäften aus Beton. Eine sogenannte autogerechte Stadt. Beim Wiederaufbau ließ man sich von einem Plan aus den 30er Jahren inspirieren. Die Nazis wollten Kassel zur Gauhauptstadt Hessen-Nassau umbauen, effizient und zukunftsfähig. Die Kasseler Innenstadt sieht heute nach nichts aus, so nach rein gar nichts. Aber vielleicht lässt sich gerade deswegen hier eine Art historischer Phantomschmerz spüren. Ich folge den breiten Straßen, bis ich schließlich an einer ganz besonders tristen Ecke den streng geheimen Treffpunkt erreiche. Eingeklemmt zwischen einem Bürogebäude und einem Möbeldiscounter mit radikal reduzierten Mega-Auswahl-Sonderposten. Karls, das außergewöhnliche Restaurant. Deutsche Küche mit gehobenen Preisen und Deppenapostroph. Hier im Konferenzraum im ersten Stock plane ich den Sturz der bundesrepublikanischen Regierung. Mich überrumpelt das unweigerliche Gefühl, dass dieses Komplott etwas mit dem Bombenhagel zu tun haben muss, dass meine Mitverschwörer im Grunde nur auf Rache aus sind. Kassel hat aber auch eine wirklich hässliche Innenstadt. Die deutsche Mitte. Zwei Männer sitzen bereits auf der Terrasse des gutdeutschen Restaurants und gabeln Rindsgulasch von ihren Tellern. Den einen erkenne ich, Christoph Hörstel, ehemals ARD-Sonderkorrespondent und MDR-Moderator. Mir ist er als Gründer und erster Parteivorsitzender der Deutschen Mitte bekannt. Rüdiger hat also nicht gelogen, als er von einer wichtigen Veranstaltung mit wichtigen Menschen gesprochen hat. Denn in der Szene sind Hörstel und seine Zwergpartei riesengroß. Viele Hunderte von Tobias Pateras digitalen Freunden sind von der Deutschen Mitte restlos überzeugt. Eine Alternative zur Alternative für Deutschland, zumindest wenn man die AfD zu systemkonform findet und Chemtrails mehr fürchtet als den Islam. Und wenn man davon überzeugt ist, dass hinter jedem islamistischen Terrorakt eigentlich die CIA steckt. Hörstel ist das unbedingt und beruft sich dann gerne auf seine Reisen in die arabische Welt. Auf denen hat er eine Grundsympathie für Taliban und Al-Qaida entwickelt und, so sagt er selbst, dicke Freundschaft mit dem afghanischen Kriegsherrn Gulbuddin Hekmatyar geschlossen, dem sogenannten Schlechter von Kabul. Außerdem, und das ist für meine Facebook-Freunde noch eine ganze Spur wichtiger, findet Hörstel für die Reichsbürgerei immer wieder gute Worte, die er mit dem professionellen Singsang eines Nachrichtensprechers vorbringt. »Unsere Staatsangehörigkeit steht in Zweifel«, verkündet er etwa. Wir leben nun mal in diesem merkwürdigen Staatsderivat oder in einer Staatssimulation oder wie man das nennen möchte. Man müsse also mit dem Politik machen, was einem zur Verfügung stehe. Wir packen diese Typen, die uns regieren, beim Schlafittchen und sagen, Pech, ihr Armleuchter, wir werden eine Partei machen und dann sitzen wir im Bundestag und machen euch die Hölle heiß, Punkt, aus, Ende, egal in welcher Staatssimulation. Er empfiehlt seinen Wählern auch, sich einen gelben Schein zu besorgen. Eine offizielle Bestätigung, dass man Bürger des Deutschen Reiches sei. Aber bitte den von 1913, nicht später. Herr Hörstel, nicht wahr? Ich glaube, wir sind wegen derselben Veranstaltung hier. Ungerührt piekt der Parteivorsitzende Gulaschstücke auf seine Gabel. Kann gut sein. Er schaut kaum von seinem Teller auf. Der Soßenfleck auf seinem laubgrünen Lacoste-Polo, ein Symbol gemütlichen Bürgertums. Die deutsche Mitte eben. Seine Begleitung ist Axel Knaack, Generalsekretär der Partei. Herrenblouson, verdunkeltes Brillenglas, Golduhr, alles sehr Mafia. Ich habe die beiden Männer wohl bei einem wichtigen Gespräch gestört. Sie sind verstummt, jedoch ohne mir Aufmerksamkeit zu schenken. Dafür werde ich nun von einem schwarz gekleideten Typen beobachtet, der über den Parkplatz schleicht. Hörstel gibt ihm ein Zeichen und der Schwarzgekleidete steigt wieder in den Wagen. Das Vereinigungstreffen. Nach und nach tröpfeln die weiteren Teilnehmer der Veranstaltung ein, von der ich noch immer nicht weiß, was sie eigentlich ist. Zusammengewürfelte Gruppierungen, wie willkürlich aus ihren jeweiligen Milieus gerupft. Ich schüttle Hände und versuche mir Namen zu merken. Rüdiger ist in Gefolgschaft zweier Männer eingetroffen, die mir schon vorm Reichstag begegnet sind. Einer von ihnen, der Auschwitzmann, unschwer an seinem verzierten Unterarm zu erkennen. »Schön, dich wiederzusehen«, lüge ich, und »hmmt«, der Auschwitzmann. Rüdiger umarmt mich wie ein alter Freund, klopft mir auf den Rücken, knufft mich in die Seite, drückt an mir herum und nennt mich »mein Guter«. Dann beginnt er, während wir auf den Rest der Gesellschaft warten, auf der Terrasse vom Karls die systematische Untergrabung der deutschen Länder darzulegen. Lautstark fabuliert er, wie diese mit der Einwanderung jüdischer Geldverleiher zusammenfiele. Wenigstens trägt er diesmal keine bescheuerte Mütze. Schließlich sind wir mit Gesandten von 8 verschiedenen Gruppierungen vollständig. Jeder Einzelne persönlich ausgewählt und eingeladen. Und Marco Kurz, der Initiator der Veranstaltung, begrüßt uns. Meine Anwesenheit hinterfragt niemand. Immerhin bürgt Rüdiger für mich, und warum sollte irgendwer Rüdigers Urteilskraft in Zweifel ziehen? Geschlossen begeben wir uns in einen viel zu großen Konferenzraum, in dem man eher das Jahrestreffen einer Versicherungsagentur als ein Reichsbürgerkomplott vermuten würde. Der Filterkaffee steht bereit. Das zweite Vereinigungstreffen kann offiziell beginnen. Die Verschwörer. Hörstel und Rüdiger bedürfen keiner Vorstellung. In unserem Kreis sind der Politiker und der Prekariatsprediger prominent. Und prominent setzen sie sich gemeinsam ans selbe Ende des Tisches und gucken wichtig. Hörstel lässt sich einen Teller Kekse bringen. Hörstel ist ungeheuer hungrig. Den Anfang der Vorstellungsrunde macht die Ortsgruppe Leipzig. Pegida-nah, außen rechts und stylisch bis zum Anschlag. Die Delegation erscheint in Nadelstreifensackos und Goldkettchen. Die Dame im Bunde in einem schwarzen, tief ausgeschnittenen Jäckchen, das ihren Busen zwischen dem halboffenen Reißverschluss zu einem beeindruckenden Dekolleté zusammenquetscht. Das ist Marie. Und Marie ist der Kopf der Bande. Die Frau, die so aussieht, als habe sie einen Schlagring in der Handtasche, macht Eindruck auf mich, und ich gebe mir Mühe, nicht in ihren Ausschnitt zu gucken. Das ästhetische Gegengewicht bietet die Gesandtschaft von Weltfrieden Global, einer Selbstversorger-Hippie-Kommune, angeführt von einer renitenten Esoterikerin, die trotz entsprechender Kleidung keinen sonderlich friedlichen Eindruck macht. Einen Moment befürchte ich, sie womöglich im Königreich oder irgendwo anders bei einem homöopathischen Vortrag getroffen zu haben, so dass sie meinen echten Namen kennen könnte. Meine Sorge ist unbegründet. Es gibt einfach sehr viele friedensbewegte Verschwörungshippies. Im Schlepptau der tautologisch betitelten Kommune folgen der eingetragene Verein Liebe versöhnt, bestehend einzig und allein aus seiner Gründerin, höflich, Selbstverwalterin, langjährige GEZ-Verweigerin und daher finanziell völlig am Arsch, und der finstere Frank aus Siegen, der sich als souveränen Anarchisten bezeichnet. Sein gesamtes Hab und Gut habe er anderen Menschen überschrieben, nun plane er gerade etwas Großes, etwas Gefährliches. Man horcht besorgt auf, und Marie aus Leipzig will wissen, was Frank damit meine, ob das auch für die Gruppe gefährlich sei, aber die Hippies erklären, dass Frank das sicherlich nicht so gemeint habe, und alle Anwesenden versichern sich gegenseitig, dass Frank das ganz bestimmt nicht so gemeint haben konnte, und man wird sich einig, dass das Gefährliche nur für ihn selber, für den finsteren Frank, gefährlich sei. Frank schweigt und rümpft den linken Nasenflügel, aber wir sind uns inzwischen sowieso 100%ig sicher, dass Frank, ganz wie ein niedlicher Bullterrier, bestimmt nur spielen wolle. »Klar, nur gefährlich für mich. Sehr gefährlich«, murmelt er schließlich. »Aber wenn du immer ins Gesicht geschlagen wirst, dann wehrst du dich. Irgendwann.« Aber da hört schon keiner mehr richtig hin. Da stellt sich schon der Stammtisch aus Halle vor. Zwei Männer, die beide so aussehen wie Thilo Sarrazin im Zerspiegel. Einer gestreckt, einer gestaucht. Beide irgendwo zwischen Mittelstand und Absturzkneipe. Ihre schweigenden Frauen haben sie auch mitgebracht, neben sich gesetzt, Kaffee vor sie gestellt und abgeschaltet. Mit halbgeschlossenen Dämmeraugen atmen die Frauen vor sich hin, manchmal ein, manchmal aus. Die Männer erzählen, dass der Stammtisch regelmäßig Veranstaltungen mit diversen Größen der Szene organisiert. Vor seiner Inhaftierung war mein König Peter etwa ein oft und gern gesehener Gast, genauso wie die Reichsbürgerlegende Jesse Marson vom Schloss Krampfer. Dann sind da die Männer aus dem Dorf. Missgelaunt, ostdeutsch, eisenhart. Auch sie haben schon beim Stammtisch in Halle gastiert. Die Männer aus dem Dorf haben eine Partei, Motorräder, Nackenfalten und ganz konkrete Pläne. Sie wollen ihren Heimatort zum autarken Bundesstaat machen. Wartet mal ab, das wird was Feines, sagt einer der Männer in Krachlederner und Bikerjacke. Sie berichten von einem anderen Ort ganz in ihrer Nähe, der sich mehr oder minder geschlossen gegen das BRD-Regime gestellt habe. Nun müsse man im eigenen Dorf nachziehen. Wir klopfen alle anerkennend auf den Tisch und ich bekomme ein ungutes Gefühl, weit mehr noch als bei Frank, vielleicht wegen ihrer Motorräder. Vielleicht, weil sie alle bedeutend größer und stärker sind als ich. Da fühle ich mich mit der Dame in Pink schon wohler. Clara ist mit ihrem rosa Seidenschälchen und geschmackvollen Ohrringen aus Augsburg angereist. Sie ist in ihren 30ern demonstrativ wohlhabend und Mitglied diverser nationalistischer Initiativen, die Kindergärten und Kampfsportgruppen unterhalten. Wo mir ohne Angst noch Schweinsbratwürstle essen können. Auch bei der Patriotischen Plattform ist sie Mitglied, einem Verein des völkisch-nationalistischen AfD-Flügels. Clara tritt einen regelrechten Sturm der Begeisterung los, als sie erzählt, sie organisiere regelmäßig Veranstaltungen mit der Grande Dame der Holocaustleugnung, der Altnarzisse Ursula Haferbeck. Von allen Seiten werden Loblieder auf die mutige Holo-Leugnerin Haferbeck gesungen, bis einer der hallischen Thilo Sarrazine einwirft, dass mit dem Paragraphen 130, Volksverhetzung, und dessen Absatz 3, Holocaustleugnung, nicht zu spaßen sei. Sehr richtig, sagt Hörstel mit keksvollem Mund. Da muss man aufpassen. Ich bin entsetzt über mich. Entsetzt, wie wenig mir das alles mittlerweile ausmacht. Was mich zuvor beim unsterblichen Thomas Patzlaff, beim Honigmann-Treffen und im Königreich noch durchgeschüttelt hatte, lässt mich nun vollends kalt. Natürlich leugnen sie die Shoah, denke ich mir. Natürlich wollen sie die Opfer sein. Natürlich werden die Deutschen den Juden Auschwitz niemals verzeihen, wie es in dem alten Witz heißt. Natürlich. Holocaustleugnung und Reichsbürgerideologie sind effiziente, zielführende, befriedigende Verschwörungsmythen. Beide beschwören sie ein unschuldiges und unterdrücktes Deutschland. Eines, das zu seiner eigentlichen Stärke zurückfinden und sich endlich wehren müsse. Dieses Deutschland, dieses Reich zieht die unterschiedlichsten Menschen an, führt sie zusammen an einen Tisch. Öko-Hippies, Motorradrocker, Pegida-Rassisten, Hartz-IV-Wutwichte, mittelständische Unternehmer, Verschwörungsesoteriker, besser verdienende Frauen in pinken Sommerkleidern und Kanzlerkandidaten. Das zeigt der Blick in die Runde. Alles taub, Hornhaut auf der Seele. Gar nicht schlecht, denn jetzt muss ich noch Patera vorstellen, seine auswendig gelernten Idiotensätze aufsagen. Ich will die Szene porträtieren, aufklären, zum Kampf aufrufen, sag ich. Alles wahrheitsgemäß. Ich spezifiziere ja nicht, auf welcher Seite ich kämpfen werde. Friedensfördernde Veränderung. Marco Kurz, Initiator des Vereinigungstreffens, ergreift das Wort. Er ist schrecklich aufgeregt, verhaspelt sich ein paar Mal, aber erklärt schließlich doch recht präzise, was unser Treffen eigentlich soll. Es geht um die Beendigung des Regimes und die Formierung einer neuen Regierung. Der kernige 40-Jährige ist der Begründer von Der Marsch, einer Bürgerinitiative, die er sich wie ein interessenübergreifendes Pegida vorstellt. Marco hat Ortsgruppen formiert, die Leipziger Fraktion ist eine solche, Flyer gedruckt und sich ein Tattoo auf den Unterarm stechen lassen, Der Marsch 2017, für meine Tochter. Allerdings mangelt es an Menschen, Geld und Ideen. Marco fing also an, erfolgreichere Akteure anzuschreiben und organisierte das erste Vereinigungstreffen, um den kleinsten gemeinsamen Nenner der Szene zu finden, um Allianzen zu schließen, um die sogenannte Regierung schlussendlich in die Knie zu zwingen. Mit welchen Mitteln? Das bleibt zunächst ungeklärt, aber mindestens 500.000 Menschen wolle man gemeinsam mobilisieren. Das soll der erste Meilenstein sein. Und das ist die Grundlage unseres Beisammenseins. Der Mehrstufenplan, wie Hörstel ihn großspurig nennt. Beim letzten Treffen wären noch weitere Gruppierungen repräsentiert gewesen, aber nicht alle seien wiedergekommen. Die heute Anwesenden seien die, die es ernst meinen. Wir werden zum harten Kern deklariert. Daher soll es heute darum gehen, die weitere Vernetzung zu planen und einen exakten Schlachtplan zu erstellen. Aber zuerst müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Nach einer halben Stunde intensiver Debatte kommen wir schließlich zu folgenden Übereinkünften. Erstens. Das Protokoll wird nur von Marco und ausschließlich handschriftlich erstellt. Zweitens. Die Kontaktliste mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern wird ebenfalls handschriftlich angefertigt. Jeder Gruppe wird nur eine ausgehändigt. Sie darf keinesfalls digitalisiert werden. Drittens. Die Telefonnummern dürfen keinesfalls alle gemeinsam auf einem Handy gespeichert werden. Viertens. Keine Gruppen-E-Mails. Fünftens. Alle Telefone haben während des Treffens ausgeschaltet zu bleiben. Sechstens. Für Christoph Hörstel wird eine Ausnahme gemacht. Als Politiker im Wahlkampf muss er jederzeit erreichbar bleiben. Der wird eh nicht Kanzler, sagt das Leipziger Nadelstreifensacko zu meiner Rechten im Flüsterton und ich muss lachen. Über heimliche Diktiergeräte in der Brusttasche wurde kein Wort verloren. Also affirmiere ich jeden einzelnen dieser Punkte übereifrig. Man kann nicht vorsichtig genug sein, sage ich. Ich gebe mir überhaupt Mühe, mich viel zu beteiligen und die anderen zu spiegeln. Meistens wiege ich meinen Kopf bedächtig hin und her und wenn ganz besonders dummer Stumpfsinn gesagt wird, werfe ich ein »Oh ja« oder »Richtig, richtig« in den Raum. Was wir brauchen, sind Forderungen, mit denen wir die Szene zusammenbringen, aber die breite Masse nicht verschrecken. Genderwahn, Kapitalismus und GEZ-Gebühren zum Beispiel, sowas bewegt die Leute, sagt Marco. »Richtig, richtig«, sage ich. Bislang sei man noch viel zu breit aufgestellt. Lügenpresse, Chemtrails, Frühsexualisierung und 9-11. Man brauche ein klares Thema, eine konkrete Forderung. Man könne die Flüchtlingsepidemie thematisieren, schlägt man aus Leipzig vor. Aber obwohl jeder hier gegen Überfremdung ist, werde man damit sofort in die rechte Ecke gestellt. In diese Ecke will man nicht. Man habe ja auch nichts gegen Flüchtlinge im Einzelnen, versichert man sich gegenseitig. Man müsse sich eben für den Frieden und gegen die Kriegsindustrie einsetzen, damit die ganzen Ausländer auch brav im Ausland bleiben. Rüdiger schlägt freudig auf den Tisch. So sieht es aus. Frieden, Friedensverträge, Verfassung und fertig ist das. Schon ist das Problem gelöst. Marco guckt mit großen Augen in die Runde. Soll ich also festhalten, dass wir für Frieden stehen? Das ist Hörstel zu schwammig. Nein, mehr friedliche Veränderung. Wir müssen ja friedlich erscheinen, sonst können wir einpacken. Wir brauchen zunächst einen Friedensvertrag und eine Verfassung, sagt Rüdiger. Wir stehen ja auch für den Frieden, sagen die Hippies. Wir stehen für Frieden und Friedensvertrag, sagt der Stammtisch Halle. Wir wollen natürlich Frieden, aber deswegen sind wir ja nicht nur friedlich, sagen die Männer aus dem Dorf. Klar, wir sind ja nicht naiv, sagt Rüdiger. Wir sind friedensfördernd, sagt Hörstel. Friedensfördernd, friedensfördernd, friedensfördernd, sagt die Ortsgruppe Leipzig. Letztendlich sind wir die Einzigen, die in Deutschland für Frieden sind, so kann man das sagen, sagt Rüdiger. So kann man das sagen, sagt Clara. Wir sind der Frieden, sagen die Hippies. Frieden finde ich gut, sage ich. Aber wir sollten mit den Worten Frieden und friedlich schon ein wenig aufpassen, die wirken immer so verschwult, findet Marco. Die Hippies sind empört. Sie, die Friedensgesandten von Weltfrieden global, können nicht begreifen, was am Wort Frieden verschwult sein soll. Sie leben ja auch im Friedenszentrum Friedensquelle, leiten die Friedensversammlung, das Friedensnetzwerk und die Friedenspartei und verweisen, sie tun es wirklich, auf ihre Friedenswebseite. Das ist ziemlich schwul, flüstert das Leipziger Nadelstreifensacko. Ich mag den Typen. Wir einigen uns darauf, dass das Wort Frieden nicht verschwult ist, aber weder als Hauptforderung noch im Namen unserer Vereinigung vorkommen sollte. Also sind wir friedensfördernd, beschließt Hörstel. Wir wollen das System friedensfördernd verändern. Und alle sind einverstanden. Er fände das mit dem Frieden gut, sagt mir Rüdiger in der Pause. Wir sind ja eine Querfront gegen Herrschaftssystem und Nazis. Eigentlich ist Rüdiger als antifaschistischer Fascho bereits eine Ein-Mann-Querfront,